Ja, willkommen, Freunde des Podcasts, zur neuen Folge von Humoralpathologie. Heute wieder mit Roger, das bin ich, außerdem Henrik. Omatasat. Und Tim. Auch Omatasat. Und Henning. Was geht ab, Internet? Ja, wir sind wieder da. Ja, euch. Ja, unbedingt. Und ich habe jetzt endlich eine Catchphrase. Ja, halt die mit, was geht ab, Internet? Genau. Oder? Ich habe auch eine Catchphrase. Die ist für die Ewigkeit. Aber die passt nur für heute. Ewigkeit, ja. Heute ist das ganz nostalgisch, weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben. Es war doppelt nostalgisch, als ich gerade nochmal runtergegangen bin auf Toilette. Das ist eine gute Geschichte. Hat's da ganz doll nach Linoleum gerochen, weil die gerade den Fußboden da machen und das riecht wie in meiner Heimatstadt, wo die im Hostel Linoleum-Werke sind. Das war gerade irgendwie da Nostalgie. Da hast du auch als Kind immer abgebaut oder in den Werken. Ja. Ich habe da abgebaut. Wir mussten in die Linoleum-Minen gehen. Ja. Das war also, was in mir vorgeht, jedes Mal, wenn ich Fisch rieche. Ja, oder ich jedes Mal, wenn ich einen Trainingsanzug sehe. Jetzt können ja alle zuordnen, woher jeweils jeder kommt. Ja. Ja, und wir wollten ein bisschen so gleichziehen mit diversen anderen in Deutschland bekannten Skeptiker-Podcasts und versuchen daher mit erotischen Stimmen zu punkten. Und darum gibt's jetzt einmal eine Story der Woche von Tim. Hallo. Also die Story der Woche ist diese Woche, dass ab nächster Woche unser geliebter Henning das Land für immer verlassen wird. Ja, ja. Das bin ich ja mal gespannt. Hast du das ausgedacht? Das kann man erst am Ende sagen. Ah, okay. Ach so, ich weiß noch nicht, wie das geht mit der Oche. Du musst halt mal X-Factor gucken mit Jonathan Frakes. Da wird auch am Ende erst verraten, ob das wahr ist. Okay. Also, wer von uns ist Jonathan Frakes? Ich habe keinen Bart. Also eigentlich hat nur Tim den Jonathan Frakes Bart. Ich bin James Brolin. Der hat auch X-Factor. Stimmt, der hat auch X-Factor gemacht. Okay. Ah, das war gut. Genau. Und jetzt fangen wir an mit Ursprungsnamen, denn wir haben gemerkt, am beliebtesten sind wir, wenn wir keine Sendung machen. Ja. Also so viele Nachrichten haben wir noch nie gekriegt, vor allem so viele Anfragen für Ursprungsnamen. Ja. Und gut, wir haben auch eine relativ lange Pause gemacht, aber ja. Aber es war unglaublich. Ich fand das erstmal sehr schön, dass wir, sobald wir aufgehört haben, haben wir irgendwie 30 neue Likes bekommen. Auf jeden Fall ist das extrem in die Höhe geschnellt. Und ich habe nochmal, ich habe natürlich jetzt wieder zugemacht, dann die Facebook-Statistiken angeguckt und habe gesehen, dass wir vor allen Dingen bei den Männern beliebt sind, aber trotzdem 33% unserer Hörer auch Frauen sind oder so in dem Dreh. Nee, unsere Haupthörerschaft ist ungefähr zwischen 25 und 35 Jahre alt und ja, mit Aufwärtstrend danach dann. Also der Rest ist verteilt vor allen Dingen über 35. Das fand ich doch sehr erstaunlich oder sehr gut auch eigentlich. Ja, ich denke auch für Werbekunden, die uns sponsern wollen, das sind Leute, die sind noch jung, haben aber schon einen Job und würden gern Geld ausgeben. Ja. Und kaufen keine Esoterikprodukte. Das heißt, wenn die bei uns jetzt werben für was anderes, ich schätze mal so Technik-Unsinn-Spielereien, so Apple, wenn ihr uns ein paar iPads schicken wollt, wir sagen bestimmt nicht, dass sie schlecht sind. Also, nee. Ja. Oder Prosta Good Forte, auch immer willkommen. Genau, das für unsere jüngeren Zuhörer. Ja, und unsere jüngeren Zuhörer unter 25 können uns dann auch gerne freizügige Fotos schicken. Genau. Ja, ja. Aber nur, wenn ihr attraktiv seid. Ja, und auch nur von den Männern. Ja, richtig. Okay, nochmal, schickt uns keine Fotos. Ja, Heteroschwein. Ja. Aber wir haben ja auch viele Themenvorschläge bekommen. Ja, das war sehr schön. Das muss ich zu den Ursprungsnamen noch sagen. Aber das mache ich, glaube ich, bei den Ursprungsnamen. Ach so. Also wir haben viele E-Mails bekommen. Die erste E-Mail nach unserem letzten Podcast, der ging, glaube ich, über Sailor Moon. Da hat uns Freya aus Bochum geschrieben, die nunmehr bekannt ist als dass Sailor Moon definitiv warum ging es überhaupt um Sailor Pluto? Ja, dass das okay ist, dass sie kein Planet mehr ist, weil Sailor Moon, weil Moon ja auch kein Planet ist. Das hätten wir uns natürlich auch denken können. Das hat sie auf jeden Fall sehr gut beobachtet. Und sie hat gesagt, es gibt hier auch Sailor Iron Maus. Echt? Aber hat sie das hat sie sich ausgemacht, oder? Nein, das hat sie sich nicht ausgemacht, das ist so. Okay. Als die Planeten ausgegangen sind und Monde. Ja, da gab es plötzlich eiserne Mäuse. Ah. Die natürliche Folge. Das ist die der vom Moment, wo sie den Hai übersprungen hat, die Serie. Ja. Das oder die Iron Maus. Naja, dann aus Franz aus Eisenach, um weiterzumachen, ist nun bekannt als Kuh-I-Sato. Heute ist aber echt kompliziert. Ja, ich weiß, das war heute nochmal richtig schöne Ursprungsnamen nach so langer Zeit. Dann Verena und ihre Hausmilben aus Berlin sind nun bekannt als Wuvi Vera. Und sie hat gefragt, ob wir mal was über Tierkommunikation machen können. Haben wir doch schon gemacht. Ja, das du haben wir. Doofe Kuh. Schon. So will ich das nicht sagen. Das war eine sehr nette E-Mail. In der Ehe. Aber das war, da wollte ich dann zu kommen, dass das sich so ein bisschen durch die E-Mails durchgezogen hat. Mach doch mal was zu XY. Und ich dachte, das war vielleicht so eine Art Meta-Witz, zu dem irgendwie aufgerufen wurde im Internet auf einer Seite, die wir nicht gelesen haben, dass man uns doch mal sagen sollte, wir sollen was zu einem Thema machen, zu dem wir bereits was etwas ins Mic gechannelt haben. Genau. Also wir haben schon echt viele Themen gemacht. Ihr müsst mal die Archive durchhören. Ja, oder wenn ihr euch zu schade dafür seid, sind wir auch nicht traurig, wenn ihr es nicht macht. Nee. So, Nikolas ohne Ort ist nun bekannt als Isbolo. Daniel ohne Ort als heute alle Spanien. Duscha-Cocki. Was nochmal? Duscha-Cocki. Ich kann die auch nicht aussprechen. Nächstes Mal muss jemand anders die aussprechen. Dann Inga ohne Ort als Nigata. Und sie hat gesagt, dass wir mal was zu Heilfasten machen sollen. Hm. Haben wir schon gemacht. Aber nicht so direkt. Haben wir nicht? Wir haben so Lichtnahrung. Naturkost gemacht. Und Lichtnahrung. Aber war das nicht mit Heilfasten? Das war auch mit Heilfasten. Also angeschnitten haben wir das. Ja, aber okay, das könnte man eventuell noch mehr machen. Also man muss halt auch sagen, wir versuchen eigentlich immer bei unseren Sachen Themen zu finden, die möglichst noch nicht überall woanders abgeknuspert worden sind. Um eben auch ein bisschen aktuelle Sachen zu machen, halt was gerade im Elixier steht oder so. Gut, wir haben auch mal dann jetzt größere Sachen wie das 2012 halt auch gemacht, aber dann eben lieber an konkreten Beispielen wie jetzt im Film, den wir geschaut haben. Ja. Und darum haben wir auch eigentlich keine echte Folge zur Homöopathie oder sowas gemacht, weil da weiß eigentlich jeder, dass das Quatsch ist. Ja. Vielleicht, wenn man mal was Konkretes dazu findet, würden wir das auch machen. Aber darum ist es halt für uns ein bisschen schwer, wenn man jetzt allgemein sagt, bitte was zu Heilfasten. So, ja, gut, ich kann hier sagen, Heilfasten ist zu 99% Unsinn, aber das ist nicht lustig. Also, bevor wir nicht eine schöne Seite finden oder so, dann werden die Themen eher nicht angegangen werden. Wir halten uns fern von kontroversen Themen. Richtig. Ja, genau wie South Park. Genau. wo sind wir stehen geblieben? Gundula hat uns geschrieben, dass wir mal was über die Chinese Quantum Method oder chinesische Quantenmethode machen sollen. Das war auch eine nette Mail und sie hat gesagt, dass sie eigentlich schon einen Ursprungsnamen als richtigen Namen hat. Aber trotzdem ist sie nun bekannt als Dago Dago. Das klingt eigentlich auch wie ein DuckTales. Oh Gott. Das ist eine arabische Ente oder sowas. Und Valley beziehungsweise Thorsten, aber er wollte seinen Ursprungsnamen für Valley haben, aus Ohne Ort, ist nun Yayisho. Und als letztes haben wir bekommen von Prinzessin Ayaka Ohne Ort, die alle als Ursprungsnamen Ayaka Hime geben wollten, der Ursprungsname Chaneva. Auch nicht schlecht. Ja, und ich glaube, ich habe zwei vergessen und ich weiß nicht, wo ich die aufgeschrieben habe. Das tut mir extrem leid. Ich habe die nämlich extra noch aus Facebook rausgesucht und ich habe irgendwie meinen Zettel verloren, wo das draufgeschrieben ist. Vielleicht kann ich die in der Pause nochmal suchen und dann gehe ich einfach nochmal runter zum Linoleum. Ich muss weg. Aus dem Land, Verrat doch nicht das Ende. Ich muss aus dem Land verschwinden. Ja. Ja. Gut, so viele wunderschöne Ursprungsnamen. Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Das führt uns ja wieder zurück in unsere Vergangenheit, sozusagen. Wieder in so alte Gefühle, wie als wir unsere erste Sendung gemacht haben über das Elixier. Erinnert ihr euch noch? Ja, natürlich. Und was gibt es jetzt zum Besprechen? Elixier. Wow. Weil wir waren so lange weg, dass es in der Zwischenzeit nicht nur eine, sondern zwei Ausgaben Elixier rausgekommen. Das sind sogar drei gewesen. Eine war so langweilig. Ja, ich glaube, die langweilige besprechen wir jetzt trotzdem. Weil die hier ist nämlich, die ist vom 14. Mai bis Juli 2000. Ausgabe 14. Mai bis Juli. Es ist ja auch immer zu bedenken, dass das Elixier erst kürzlich wieder in gedruckter Form hier in Tübingen verfügbar ist. Ja, stimmt. Davor war es ja mal eine Zeit lang nur online. Ja. Ja, nicht in der Mensa. Weil wir nicht mehr im Verteiler waren. Ja, aber es passt ja ganz schön, es ist ja der 20. Podcast und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ist es? Ja. Mit unserer guten Zählung. Mit unserer guten Zählung, auf der guten, die auch hingewiesen wurde. Mit der verlorenen Folge mit drin. Ja. Last Episode. Ja, das muss ein guter Podcast haben. Haben wir mal eine Zahl übersprungen? Ja. Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr. Das war die Giftschrankfolge. Giftschrankfolge. Hä, welche denn? Die mit dem Hund. Das ist, machen wir die nicht doch nochmal? Vielleicht, irgendwann, mal gucken, was passiert. Also vielleicht, wir können ja einen Wettbewerb machen, wo die jemand gewinnen kann oder so. Das ist aber ein ganz trauriger Preis. Baby, der uns 1000 Euro spendet, der kriegt die Folge. Nein. So. Auf will nicht 1000 Euro gespendet haben, habe ich ein schlechtes Gewissen für die schlechte Folge. Genau. Ja, okay, dann Elixier. Ja, genau. Dieser Elixier, die vorletzte letzte Ausgabe, so heißt es, des Magazins für die neue Zeit, geht um die Bedeutung der weiblichen Kraft. Und dieses ganze Heft widmet sich eigentlich genau dieser Frage, was ist die weibliche Kraft? Jungi-Style. Und das Beste ist eigentlich schon die Einführung vom Herrn Bernd Schwender, das Editorial. Yeah. That's what she said. Ja. Und da wird erstmal gesagt, wie das ist mit der weiblichen Kraft. Und das, was das überhaupt bedeutet, das ist, das menschliche Gehirn besteht ja aus der rechten und der linken Gehirnhälfte. Mhm. Und welche ist wohl wofür da? Was meint ihr? Also die rechte ist so für Mathe, für Logik und Verstand. Und die andere für Fußballergebnisse. Nee, die linke ist ja eigentlich schon für Gefühl und Intuition, also für Wetten. Für Fußballwetten, für Bet and Win. Aber das Wichtige dabei ist, die Balance zwischen beiden zu halten. Und ich glaube aber nicht, dass du Bet and Win sagen darfst. Wir sind noch in Baden-Württemberg und das ist ja verboten. Ist, ich habe keine Ahnung davon. Nein. Wir meinten Bett wie schlafen. Ja, aber die traurige Tatsache ist jetzt, wie gesagt, dass die Balance ist wichtig zwischen diesen beiden Hälften, dass in den westlich industrialisierten Ländern die Logik- und Verstandhälfte mehr gewichtet wird und außerdem, wer hätte das gedacht, in vielen anderen Ländern auch. Hey. Nein. Scheiß Länder. Ja, und übrigens, wie soll das anders sein, ist diese rechte Hälfte die männliche Kraft. Ja. Und die linke ist die weibliche. Und die wird unterdrückt von der männlichen. Und die schlimme Folgen dieser Disbalance, beziehungsweise um ein Wort zu verwenden, das es auch gibt, dieser Imbalance, ist, dass sind kranke Menschen, kranke Gesellschaft und kranke Natur. Krank. Mhm. Jetzt wird ein kleiner Sprung gemacht. Gerade bei solchen Herausforderungen wie der Katastrophe in Japan wird deutlich, dass diese männliche Seite ohne weibliches Mitgefühl, Herzensweisheit und das fühlende Wahrnehmen des Hier und Jetzt unverzichtbar ist. Ja, dramatische Pause. Das sind sozusagen die guten Fähigkeiten der anderen Hälfte. Gegen Logik steht dann Herzensweisheit. Das ist so wie richtige Weisheit. Nur Herz. Ja. Aber wessen neuronale Disbalance ist denn jetzt schuld an der Katastrophe? Ja, die männliche Hälfte, die weibliche unterdrückt. Denn wenn die weibliche Hälfte genauso stark oder stärker wäre, würde durch die intuitive Stärke von ihr die Atomkraft wohl nie zugelassen worden wäre. Ach so. Und deswegen wird in diesem Heft das Thema der weiblichen Kraft von namhaften Autoren durchleuchtet. Ja. Also namhafter, ich habe nochmal namhaft nachgeguckt, das heißt bekannt, berühmt, beziehungsweise groß und nennenswert. Ja. Also aber es sind berühmte, aber es ist auch eher Koryphäen. Berühmte Koryphäen. Koryphäen, die das, wusstet ihr, wie man Koryphäe schreibt? Ja. Ja. Ganz schlimm. Ja. Da muss man ganz lange ausprobieren, bis das nicht mehr rot unterkringelt wird bei Word. Aber die Autoren sind doch dieselben wie immer, oder? Ja, klar. Aber okay, deswegen sind die auch namhaft. Was mich jetzt aber interessieren würde, wie macht man das denn jetzt, dass zum Beispiel so ein Erdbeben und Tsunami nicht kommt, indem man weiblicher ist? Wie funktioniert das? Weil man kann durch Intuition, wenn man das schult, vielleicht das voraussehen und die Folgen verhindern. Auch finde ich das komisch, weil man kann auch mit Logik und Verstand gute Argumente gegen Atomkraft finden und nicht nur mit Intuition sagen, ich glaube, Sachen, wenn man sagt, okay, ich denke, das ist vielleicht gefährlich, lass das mal lieber nicht machen. Wenn man immer so denken würde, wären vielleicht viele andere Errungenschaften, zu denen man auch jetzt positiv eingestellt hat, ist nicht erfunden worden. Also bei der Atomkraft kann man genauso gut, aber man kann ja sagen, Atommüll lässt sich nicht gut irgendwo hinschießen oder entsorgen. In den Mond. Und vor allem sei angeführt, dass das Erdbeben relativ wenig mit Atomkraft zu tun hat. Ja, aber man kann endlich mal Mitleid für die Erde entwickeln und aufhören, Öl abzupumpen. Ja, die arme Erde. Ja, das ist doch Blut. Das führt auf jeden Fall zu Erdbeben. Ja. Das weiß ich. Ja, das ist doch der Brennstoff der Erde. Genau. Für den Motor der Erdbeben verhindert. Ja, das stand in dem anderen Elixier, aber das ist auch komplett falsch. Vielleicht sollten wir nicht die Elixiere jetzt vermischen. Nee, sonst kommen die Zuhörer gar nicht mehr mit. Jeder Elixier ist eine Art Gesamtkunstwerk, das für sich selbst steht. Und das darf man nicht jetzt im Kontext mit anderen Ausgaben sehen. Weil diese ganze Ausgabe widerspricht sich in sich ein bisschen, aber nicht so sehr, aber die nächste widerspricht ja mit Sicherheit ganz extrem, weil da geht es ja um die, das Erwachen. Aber, ja, die widerspricht sich auch in sich. Ja, ja, das ist das Gesamtkunstwerk. Okay, der erste namhafte Autor, der sich jetzt hier zu Wort meldet, ist der Diplompsychologe Robert T. Betz. Ach, Robert T. Betz, früher bekannt als Robert T. Online. Aber ja, den kennen wir ja schon. Der hat den Text geschrieben, Die Rückkehr zur Kraft des Weiblichen. Und also erstmal will ich den Anreißtext vorlesen. Viele Menschen fragen sich, was in unserer Welt nicht mehr in Ordnung ist. Warum sie scheinbar aus den Fugen gerät und warum so viele Menschen nicht in ihrer Mitte sind und ausgeglichen, gelassen, mit frohem Herzen durch ihr Leben gehen. Die Krisensymptome, die jetzt vermehrt auf den vier Bühnen menschlicher Körper, Psyche, Frau-Mann-Beziehung und Wirtschaft, also es sind die auftauchen, haben die gleiche Ursache. Es ist das Ungleichgewicht in unserer Sicht und Würdigung der weiblichen Kräfte im Vergleich zu den männlichen. Also eigentlich wird jetzt das Thema gut wieder aufgegriffen. Ja. Jetzt muss ich meine Lesebrille aufsetzen. Ja, jetzt wird's ernst. Weil ich muss meine Texte lesen. Da steht als erster Spiegelstrich Einleitungstext vorlesen, das habe ich soeben gemacht. Ja, das ist gut, dass du es auch nochmal sagst. Ja. Also, jetzt sagt, er geht so in seinem Text vor mit seiner Argumentation. Seit der Aufklärung wird der Vernunft die Krone aufgesetzt und der Mensch hat sich an die männliche Lebensart gewöhnt. Das heißt, Krisen in allen Lebensbereichen. Ja. Scheiße. Dominanz des Denkens und der Ratio, während wir vergessen, mal auszuatmen, zu entspannen, genießen, spielen, träumen, geschehen lassen, vertrauen. Weil es nur logisch ist, einzuatmen, oder? Ja, ich finde das gut, dass man das sagt. Das sind die weiblichen Sachen. Das ist das, was man eigentlich als Faulenzen beschreibt. Und diese Unbalance, also nochmal, um darauf hinzuweisen, das Wort Unbalance gibt es auch nicht. Es gibt nur Imbalance. Aber er benutzt jetzt Unbalance. Disbalance. Also, darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Gibt es das männliche Übergewicht also erst seit der Aufklärung? Das männliche Übergewicht gibt es, seit es Bier gibt. Gibt es das erst seit der Aufklärung? Ja. Das heißt, davor war alles besser. Davor war es noch besser. Also, er hat gesagt, eigentlich sagt er, ich habe es ein bisschen gekürzt, das ist davor, aber mindestens seit der Aufklärung. So richtig. So. Ah, okay. So. Okay, also davor war es noch nicht ganz so schlimm. Aber jetzt besonders in den letzten 30 Jahren, im Zug der Frauenbewegung, haben sich insbesondere die Frauen auf den einseitigen männlichen Weg begeben. Und das findet er nicht gut. Weil aus der Motivation, ich will nicht so ein unterwürfiges Ding wie meine Mutter werden, haben sie das gemacht. Aber du wirst immer zu dem, was du ablehnst. Was? Ach so. Ja. Ja, daher haben wir heute viele Frauen, die ein männliches Leben führen und die sozusagen die Hosen angezogen haben und zwar Beruf und Erfolg und Geld haben, aber in eine Sackgasse geführt werden. Und die Entwicklung weg von der Weiblichkeit führt dann zu Erkrankungen der weiblichen Organe, siehe Zunahme an Krebserkrankungen von Brüsten, Gebärmutter und Eierstöcken. Ja, das ist deswegen, weil Frauen bei der Deutschen Bank arbeiten, oder? Ja, genau, weil die jetzt die Hosen angezogen haben. Ich habe auch gesehen, dass sogar muslimische Mädchen inzwischen Informatik studieren. Ja. Krass. Echt? Also wenn die nicht sofort da niedergestreckt werden von Krankheit. Anscheinend fehlt diesen Frauen ja die gleichmäßige Wärme, die der Herd abstrahlt. Ja, ja, das ist wichtig für die weiblichen Organe. Ja. Ja, außer zu den Tagen im Monat, da darf sie nicht an den Herd, weil da beschmutzt sie das Essen. Ach so, die Naturreligion. Ja. Da muss man Pizza bestellen. Oh nein, die ganze Woche. Ja. Ich finde das so gut, dass man denkt ja, wenn man das Heft sieht in rosa mit diesen schönen Zeichnungen, das ist jetzt eine Art feministische Ausgabe des Elixiers, aber es ist genau das Gegenteil. Das hat mir gut gefallen, weil hier bei uns im chauvinistischen Lesezirkel, den wir ja letzten Monat gegründet haben, als wir nicht gepodcastet haben, da passt das natürlich perfekt rein. Also wegen des Ungleichgewichts, ich habe vergessen. Und die Männer werden auch krank, weil sie nicht genug weibliche Kraft haben, weil sie kriegen davon zum Beispiel Depressionen, Rückenschmerzen, Burnout, übersäuerte Körper, Herzinfarkt oder andere Symptome. Symptome. Ja. Rückenschmerzen. Was heißt das denn, man hat zu wenig Weiblichkeit? Oder was heißt das? Das wird erklärt. Das ist halt, dass du zu wenig, dass du dich sehr mehr so durch männermäßig durchsetzt und nie Pause machst, sagen die. Also, dass man immer keine Schwäche zeigen darf. Mhm. Und dadurch kriegt man dann übersäuerter Körper. Aha. Übersäuert dann da alles? Ich weiß nicht, die anderen Sachen kenne ich, aber übersäuerter Körper ist da so mit reingeschlichen in die Aufzählung. Ja. Hier sitzen vier Sportler vor dem Mikrofon, die alle wissen, was übersäuerte Körper sind. Ja, ach so, es ist das so Muskelkater. Ja. Das ist, Leute meist haben dann auch Knie oder ähnliche Sachen. Ich habe Lendenwirbelsäule. Hm. Ist auch lecker. Ich hatte letztens Kiefer. Ja, du bist ja aufgewacht von Kiefer und Schmerzen in den Finger. Ja, das liegt auch an meiner fehlenden Weiblichkeit. Ja. Ich glaube, die fehlt dir nicht. Das glaube ich auch nicht. Okay, also wegen des Ungleichgewichts. Das kann man übrigens gut sagen, wenn man nicht weiß, dass es das Wort Unbalance nicht gibt. Ist daher notwendig, dem Weiblichen wieder Raum zu geben. Also müssen wir nach innen gehen, mehr Gewicht auf Besinnung, Entspannung, Intuition und Horchen auf die Stimme des Herzens und so weiter geben. Der zentrale Satz ist in dem eigentlich, der Verstand besitzt nicht die Kompetenz, uns in glückliches, sinnerfülltes Leben, in einem gesunden Körper, in liebevollen Gemeinschaften zu führen. Dieses Wissen besitzt nur unser Herz. Hm. Oder ich würde sagen, alle Philosophen oder Aufklärer widersprechen dieser These extrem. Also ich denke, es gibt auch den Ansatz, den ich mehr vertrete, dass der Verstand eigentlich das Einzige ist, was einem noch bleibt, um diesen Sinn zu finden. Am besten ist, man denkt sich einfach alles aus und macht es irgendwie. Das, denke ich, ist was man vertreten kann. Ich finde, man kann sich einfach mal aufs Sofa setzen. Ja. Genau. Und auch mal Pause machen. Man kann den Verstand auch mal betäuben. Nicht immer 100%. Mit Genussmitteln. Ja. Ich gebe ja immer 110% wie Philipp Lahm. Ich gebe immer nur 90%, damit andere Leute 110% geben können. Ich gebe meine 10% freiwillig. Damit es nicht zur Unbalance kommt. Richtig, jetzt kommst du zu Unbalance. Ich meine. Abalance. Ich meine, es ist natürlich gut, dass ich andauernd jetzt dieses Wort verbessere, weil ich benutze gerne falsche Wörter, aber trotzdem, es fällt halt auf in dieser Ausgabe. Ja. Weiterhin wird gesagt, dass diese Frauen sich nicht sich mal daran erinnern dürfen, dass die weibliche Kraft keine schwächere Kraft ist als die männliche. Ja, was jetzt? Man darf, wenn man Schwäche zeigt, dann ist es nicht schwächer, als wenn man Stärke zeigt. Nein, das ist durchaus eine Stärke, Schwäche zu zeigen. Und das finde ich stark. Das steht auch auf meinem Online-Dating-Profile. Ja. Bei mir steht drauf, dass ich ganz viel Magic the Gathering spiele. Und irgendwie schreibt keiner. Naja, ich muss vielleicht woanders anmelden. Ja. Wo bist du denn? Ich bin bei Elitepartner.de, oder? Nee, ich bin nicht so. Das kann er sich nicht leisten. Plenty of Fish. Nee, wie heißt das denn? Okay, Cupid. Ja, genau. Ja, das sind die Besten. Genau. Egal. Also, ihr könnt mich da suchen oder bei Twitter. Diese Folge wird Ihnen gesponsert von Audible. Und Okay, Cupid. Wir müssen, spielt auch unser Audible. Ja, und es geht gut weiter, das fand ich auch sehr gut. Viele Frauen haben ihr Leben zu einem Kampf gemacht. Aber wer glaubt, gegen oder auch für etwas kämpfen zu müssen, dem schickt das Leben etwas zum Kämpfen. Leute, also das ist eine gute Einstellung. Man sollte nie für etwas kämpfen. Deswegen sind wir immer noch in der Monarchie. Oder dann schickt einem das Leben was zum Kämpfen. Aber wie soll man dann zum Beispiel Atomkraft loswerden, wenn man immer nur Schwäche einfach zeigt und durch Intuition. Kämpft. Durch Intuition macht man Intuition. Also da muss irgendeiner ganz mächtig sein und dann Intuition haben. Aber jetzt geht dieser Teil geht jetzt so weiter, es wird nicht gesagt, du sollst, sondern es wird so gesagt, ab jetzt wird es so sein, also weil man sagt, er macht jetzt keine Vorschriften an die Frauen, sondern er sagt, wie es einfach sein wird, wenn jetzt diese Aufklärung, dieser Bewusstseinssprung stattfindet. Und er sagt dann jetzt, die kämpfende Frau erkennt jetzt, dass sie soeben dass sie gegen sich selbst gekämpft hat und sich im hohen Maße verletzt hat. Das betrifft übrigens über die Hälfte der Frauen, nämlich einmal die Frauen, die das alles anders machen wollten als ihre Mütter. Und die Frauen, die eigentlich ein Junge werden sollten, was so etwa 20-30% ausmacht. Das steht. Wie sie die sollten? Das ist über die Hälfte der Frauen. Was heißt sollten? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wo die gesagt haben, Mist, ich hätte lieber einen Sohn gehabt. Die jetzt alle bei Takarazuka sind. Genau. Ja. In der Revue. Takarazuka muss man nicht erklären, das kennt jeder. Das kennt jeder unserer Hörer. Ja. Das ist so Reverse Drag, egal. Und die weibliche Urkraft ist aber in jedem vorhanden, aber einmal Yoga am Tag reicht nicht. Über die Zukunft der weiblichen Frau wird gesagt, die Frau wird wieder sich selbst bewundern und dann steht hier, siehe Markierung, das heißt, ich muss jetzt das Heft wieder in die Hand nehmen. Die Frau findet den Zugang zu ihren weiblichen Kräften nicht über den Mann, sondern nur mit einem guten Abstand zum Mann. Sie beansprucht Zeit für sich, geht nach innen und prüft ehrlich, wo es in ihrem Leben nicht fließt und nicht rund läuft. Ehrlich gesagt, diesen Absatz, der stimmt. Das ist der erste Absatz in vier Seiten, wo ich denke, okay, da ist was dran. Aber dann geht's weiter. Die Frau ist von Natur her die Fließende. Nicht nur ihr Blut fließt alle vier Wochen. Auch das Fließen der Gefühle und der Liebe, des Lieben selbst ist ihre Domäne. Das Lieben ist die Domäne der Frau. Ja. Und sie kann sich viel mit beschäftigen. Sie lässt ihre Seele fließen und mit Musik, Tanz, Gesang, berührender Literatur oder Tagebuch schreiben und mutig ehrlichem Erfahrungsaustausch mit ihren Schwestern. Und sie gönnt sich dann den Genuss des waagerechten Prinzips bei Massage, Sauna, in der Wanne und im Bett. Was? Ich weiß auch nicht genau, was das heißen soll. Aber es klingt ganz schrecklich. Ich finde das so schlimm, wie diese blöden Geschlechterrollen hier so verschärft werden, aber so extrem. Und dann immer gesagt wird, die moderne Frau und so. Und bei ihrer Arbeit mutiert sie nicht zum Mann-Vibe, sondern gestaltet den Tag mit Bewusstheit, Achtsamkeit, Selbstzentriertheit und Genuss. Und diese Frauen werden sich dann nicht mehr als Opfer fühlen wie ihre Mütter, sondern als Schöpfer der Verantwortung für Erschaffung und Gestaltung ihres Lebens freudig in die und werden diese Gestaltung freudig in die eigenen Hände nehmen. Als Schöpfer der Verantwortung für Erschaffung des Lebens. Nein, das habe ich falsch gesagt. Sie sind ihre Schöpfer der Verantwortung, bla bla. Ja, ist auch Quatsch. Entschuldigung, ja, es ist Blödsinn. Auf diese Weise werden sie zu einer neuen Erde und zu einer neuen Menschheit in liebender Gemeinschaft beitragen. Das ist der Artikel. Diese Frauen. Ich habe den jetzt etwas ausführlich erzählt, aber ich finde, das ist eine gute... Das Bild finde ich auch sehr schön. Ja. Also auf der anderen Seite. Ja, sieht aus wie Thomas D. Eine Frau, die ein Blatt essen möchte vom Baum. Oder damit schmusen, ich weiß nicht. Ja, das machen Frauen intuitiv. Das zwei Frauen mit Hand in Hand in einem Garten hoch. Sponsored by iStock-Foto. Manchmal sieht man noch so das Wasserzeichen im Hintergrund. Ja, Robert T. Betz ist übrigens nochmal, weil er namhaft ist, begeisternder Vortragsreferent, Meditationslehrer, Seminarleiter und Autor. Und er entwickelte seine eigene Transformationstherapie und bildet seit dem Jahr 2000 Psychotherapeuten aus. Und so weiter. Sehr beliebt mit seiner Parodie von Herbert Grönemeyers Männer, wo er dann immer Frauen singt. Ja. So Frauen essen Blätter. Ja, danach kommt ein Artikel auch von einer Frau, der nicht so wirklich so patronizing geschrieben ist, weil es von einer Frau wenigstens geschrieben ist. Ich finde das doof, wenn Männer für Frauen reden. Das machen wir zwar auch, das mache ich zwar gerade die ganze Zeit, aber an und für sich ist das bescheuert. Nein, die brauchen es ja auch. Ja, stimmt eigentlich. Können ja nicht selber, das ist zu schwach. Ja. Und da wird eigentlich nur gesagt, dass das Wichtigste ist der Zustand des Schwangerseins. Da ist man am weiblichsten. Und eigentlich ist es da bla bla bla. Also es ist wirklich ganz bescheuert, das ist auch interessant, dass man da am kreativsten ist und dass man gerade in der Schwangerschaft mit so kalter, übertechnisierter Umgebung und so überhaupt nichts anfangen kann und Ruhe braucht und einem und ganz doll einen diese männlichen Reize runtermachen. Genau, und Gurken. Das ist aber ein gruseliges Bild. Ja, aber diese Frau, die es geschrieben hat, Brigitte Joost, ist Kunstmalerin, Seelensängerin, Autorin und Seminarleiterin des Channel-Medium von Aquila. Ja, und sie malt schöne Bilder. Sie kann richtig gut zeichnen. Das ist so gruselig. Ich zeige euch das mal. Also das ist natürlich creepy. Wieder gutes Radio, was wir machen. Also sie hat auch die Cover-Illustration gezeichnet von dem Elixier. Man kann das ja im Internet nachschauen. Sie kann sehr gut zeichnen. Glitzer? Der muss man sagen. Glitzer hat sie perfektioniert. Gesichter nicht so. Also finde ich nicht so schön. Nee. Das sieht so ein bisschen aus wie so Bilder von Buddhas, also so Buddhas aus vor allem indischen Style. Budden. Buddhi. Budoi. Und Bodhisattvin. Malt sie denn wenigstens ausschließlich mit Fruchtwasser oder sowas? Ja, ich hoffe. Das wäre schön. Und dann sagt sie noch, dass die Weltreligionen immer die Weiblichkeit unterdrücken und alle drei Religionen, weil in allen drei Religionen Gott Single ist, das ist der größte Knoten überhaupt. Alle drei. Und das göttlich-weibliche kommt dort überhaupt nicht vor. Und außerdem wird immer ganz viel gesagt, dass man die Göttlichkeit finden muss. Was sind denn die drei Religionen? Ja, im Islam, katholisch, evangelisch. Ja, katholisch, und evangelisch und reformiert. Und siebenden Tag Adventisten. Nein, ich brauche das nicht sagen. Schoko, Erdbeer, bla bla. Aber alle mit Gott, also mit demselben Gott. Gott. Genau. Ja. Alle mit, das ist alles. Nicht so wie die Hexenreligion, da ist ja der Gott und die Göttin. Das ist gut dann, ne? Ja, so Wicca. Ja. Ja. Ja, und dann kommt nochmal ein Artikel jetzt von Professor Dr. Guillaume de Moutier, Meuter, wie der heißt, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich sage einfach mal de Meuter. Der ist ja auch immer dabei, den kennen wir, das ist der Chef von dem Veritas-Institut, quasi der Vater von dieser Kelly-Family, die sich das Veritas-Institut nennt. Und der ist auch Professor an einer Fachhochschule. Ja, und zwar in Schweinfurt, aber ich konnte nicht genau rausfinden, in welcher Fakultät, weil auf deren Homepage ist er an der Fakultät für angewandte Natur- und Geisteswissenschaft. Mhm. Und ist dort irgendwie für interkulturelle Kommunikation zuständig, ist irgendwie ein Studiendekan und gleichzeitig auch noch Auslandsbeauftragter bei den Wirtschaftsingenieuren. Was? Also ich weiß nicht so genau, wofür er zuständig ist. Der hat seinen Professor Doktor auf jeden Fall verdient. Ja. Und sein Artikel ist Selbstakzeptanz und die Macht des Weiblichen. Da geht es eigentlich gar nicht mehr so viel ums Weibliche. Er sagt nur am Anfang, dass die weibliche Weisheit des Nichtstuns muss des Passivseins und Geschehenlassens, die muss betont werden. Und vergiss bitte nicht, zu erwachen heißt genau diese Wahrheit zu begreifen bzw. zu erleben. Höre auf, dich verbessern zu wollen. Höre auf zu kämpfen mit dir, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Familie, mit deinen Mitmenschen und deinem Leben. Höre auf zu strampeln. Lass dich einfach von der Strömung tragen. Oder geh einfach unter, heißt das eigentlich auch. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man genug Fett hat, dann geht das vielleicht. Ja. Aber was machen die anderen? Weiblicher und deswegen, Mann. Man leidet, weil man sich wehrt. Man braucht halt diese Schritte zum Erwachen. Der erste Schritt ist nichts machen, aber der ist auch schon schwer. Der zweite Schritt zum Erwachen ist das Auflösen des ME-Kokons. Das ist der mentale und emotionale Schmerzkörper. Was? Falls Wo kommt wusste. Der denn her? Und das wird nur noch erklärt, das ist, ja, will ich auch nicht so lange erzählen. Nochmals, diese ersten zwei Schritte sind erstens nach innen zu schauen und zu erkennen, was da ist. Der zweite Schritt ist alles, was du entdeckst, bedingungslos zu akzeptieren. Und okay. Der dritte Schritt ist sehr wichtig, dass man mit Ehrlichkeit alles, was man dann findet, auszusprechen und das jemandem, dem man vertraut, zu erzählen. Und zwar auch ruhig seinen Egoismus. Da sind so ein paar Sachen, seine Ängste und so, was man, worüber man ruhig reden kann, aber auch sein Egoismus, aber so andere Sachen, die in einem verborgen sind, werden da zum Glück nicht so genannt. Vielleicht. Wie man soll über seinen Egoismus reden, was soll das heißen? Ja, man soll halt auch über schlechte Eigenschaften reden, heißt das wahrscheinlich. Und dann geht es halt weiter, wenn man das alles macht, erwachen, erwachen. Und warum ist Erwachen so wichtig? Weil halt die Welt untergeht, wenn wir nicht erwachen. Und dann am Ende steht es halt auch wieder hier, ist Professor an einer bayerischen Fachhochschule, das ist immer schön gesagt, in Südafrika übrigens geboren. Und auf der nächsten Seite kommt natürlich eine halbseitige Werbung für Anzeige für genau das Veritas-Institut. Da kann man halt immer so schöne Vorträge besuchen, 10 Euro Abendkasse oder auch am Wochenende immer schön, da kostet eigentlich jeder Workshop so immer 18 Uhr freitags anreisen bis mittags, Samstag, Sonntag um 16 Uhr 150 Euro plus Einbuchungskosten in die Hotels, mit denen die so Verträge haben. Ja. Aber es ist ein richtiger schöner Familienbetrieb, das Veritas-Institut. Da ist auch die Tochter und der Schwager oder vielleicht auch die Sohn und die Tochter. Vielleicht ist es auch seine Frau und er hat eine sehr junge Frau. Niemand weiß Bescheid. Vielleicht beides. Wir haben gut recherchiert. Ja, nee, ich habe das mir nicht genauer angeguckt. Das interessiert mich nicht. Dann habe ich nochmal gefunden, einen Artikel über das Licht der Seele ist in dem Elixier. Da geht es eigentlich wieder um dasselbe, aber ohne Weiblichkeit, dass man wieder es geht um Harmonie mit der Umwelt. Da steht nur einmal, dass die Disbalance im energetischen System nicht abgeschafft werden muss. Da ist das Wort wieder. Das ist auf jeden Fall die neue Ganzheitlichkeit, ist die Disbalance oder Unbalance, denke ich. Ja, und sonst war eigentlich in diesem Elixier Quantensprungmesse. Ah, apropos, falls wir den Podcast rechtzeitig rausbringen, jetzt Samstag und Sonntag ist die Quantensprungmesse 2011 für die ganze Familie in Echterding, Leinfelden. Also könnten wir eigentlich direkt mit dem Airport Sprinter hinfahren. Stimmt. Ja. Für Studenten 3 Euro Eintritt, Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Ja, vielleicht geht Roger hin. Ja, falls ihr Roger treffen wollt. Ja. Dann geht vielleicht doch nicht dahin. Hier auch neu. Bleibt lieber zu Hause. Da bin Schamanismus gibt es jetzt auch Seminare. 200, die sind recht teuer. 250 bis 350 Euro. Oder das eine Seminar ist gut. Tanz der Schlange mit dem Adler. Wochenende im Tippi. Mit Anmeldung. Beitrag 250 Euro plus 30 Euro Holz. Was? 250 Euro für Wochenende im Tippi? Ja, und 30 Euro Holz. 30 Euro kann man eine Menge Holz kaufen. Schlange kämpft für Adler, knapp versaut. Ah, und dann war noch ein Channeling da drin, das fand ich auch ganz gut. Die Göttin Venus und das Mysterium der Weiblichkeit. Der erzählt die Göttin Venus über die Lithius-Lichtkristalle von Antje Eiseler. Damit beschäftigt sich Venus. Ja, erzählt wie die Göttin Venus, also Lady Venus, die wir ja auch kennen. Das ist übrigens die ältere Verwandte von Lady Gaia. Ah ja, okay. Eine große, glückliche Familie. Alles Mögliche, wie schön es auf der Venus ist, weil die Venus ist ja auch sehr schön mit 450 Grad Oberflächentemperatur im Mittel und Tagen, die so 116 Tage, ein Tag auf der Venus ist so 116 Tage auf der Erde oder so, das ist herrlich. Das heißt, die Nächte sind da auch lang. Und die Partys sind noch härter als hier. Die Venus glüht ja härter vor, als du Party machst. Was ich mir auch noch gefallen hat, bei Bücher für die Seele dieses Mal gab es das Buch Ohne die Diät mühelos schlank. Abnehmen hat nichts mit Essen zu tun und ist sogar leichter als zunehmen. Von Diplompädagoge. Das ist auch ein guter. Wie heißt das Buch? Sport? Oder? Nein, das heißt so. Wie ich habe gesagt, abnehmen ist leichter als zunehmen. Ach so. Von Diplompädagoge Andreas Winter, der sehr eingefallen aussieht. Der heißt, der sieht sehr, sehr schmal aus. Ja. Bäh. Sieht aus wie Skeletor. Und der hat auf jeden Fall hat das Buch die gute Credentials, dass es in der Top-100-Liste von Amazon mal war. Und außerdem auf Platz 2 der Psychologie-Bestseller-Liste. Ich meine, Humoralpathologie war auch schon in unserer komischen iTunes-Sparte mal in den Top 20, aber das ist immer so, die Amazon-Bestseller sind immer so werden so stündlich aktualisiert, also ja. Das ist nicht so wie New York Times-Bestseller-Liste. Naja, auf jeden Fall habe ich gelesen, seine Bücher anscheinend sind Schwachsinn. Ach, Überraschung, ja. Nee, machen wir nicht. Koloniales Silber stimmt nicht. Koloniales Silber? Ja. Koloniales. Das ist das. Too close to home. Das ist das, was ich, finde ich, erwähnenswert war aus diesem, aus Weiblichkeit. Und hinten wieder Krypton. Jetzt wissen wir, was Weiblichkeit ist. Cryon. Die haben ja Dauer. Die weibliche Kraft. Ja, die Dauerunterstützung von der Cryon-Schule, die andauernden Werbepartner. Cryon. Die ist immer noch da, die Unterstützung. Ja. Pause? Traum? Ich dachte, jetzt kommt noch ein anderes Elixier. Nee, so. Wir haben abgesprochen. Okay. Erst der Traum. Erinnerst du dich nicht? Und dann der andere. wir haben es aufgenommen. Du kannst es nochmal vorspielen. Ja. Das glaube ich nicht. Wir haben den Namen des Mannes jetzt noch nicht gesagt. Das will ich nochmal zurückspulen. Ich glaube, wir machen eine Lüftung. Ja. Und danach den Traum. Schade, dass man das nicht irgendwie so macht. Das die Möglichkeiten gäbe es nachträglich, aber egal. Nein, das ist kein Outtake, das ist ein Intake. Ein Intake. Weil wir machen noch ein Outtake nachher. Okay. Oh, scheiße, das Licht leuchtet hier. Oh, scheiße. Sind wir sind wir wieder bei Pathologie. Gut gemacht, Fraser. Ja. Wir sind immer noch Ronny, Mike und Silvio. Und Gabi. Die vier Freunde. Ja, ja bitte. Elixier 2. So. Elixier 2. Nee, ich mache erstmal einen Traum. Ein Traum, wie wir Traum. Abgesprochen haben. Ah, ja. Ja. Ich habe ein bisschen geträumt. Es wird noch geträumt in der Welt. Ja, es wird noch geträumt in der Welt, wobei ich sagen muss, dass ich hatte die Träume ja bisher aus dem esoterikforum.at, aber das gibt es nicht. Oh, muss ich auf das deutsche Forum ausweichen, was sehr viel langweiliger ist, weil da haben die Leute immer ganz reguläre Träume. Und das steht dann immer als Topic, ein ganz verwirrender Traum. Und dann liest man sich den Traum durch und dann steht da, heute Nacht habe ich geträumt, dass mir ein Zahn ausgefallen ist. Oh Gott. Das heißt, dass bald jemand stirbt, der dir nahe ist. Ja. In der Esoterik. Aber ich habe auch ein paar wirklich lustige Träume gefunden und einen davon werde ich euch jetzt vortragen zur Interpretation. Okay. Ich freue mich schon auf die Musik. Ja. Also, ich war wohl auf Reisen und kam zurück in die Gegend. Mein wichtigstes Anliegen war ein riesiges Stück leckeres, ganz wertvolles Wildschweinfleisch. So groß wie ein Schaf mindestens, das ich als Geschenk bekommen hatte, von dort, wo ich war, zu versorgen. Ich hatte es im Auto und wollte es essen, freute mich schon darauf, denn das brauchte ich ganz dringend für meine Gesundheit. Ja. Dass ich das nicht schaffen könnte, war kein Thema. Ich konnte so viel essen. Da, wo ich wohnte, war die Welt wie getrennt. Auch das Haus war getrennt. Vorn spielte die Geschichte, da war es heller Tag. Hinten war es dunkel, da wohnten die Jägermänners. Mit denen war ich verstritten. Ich brauchte dann ein Klo und klickte an einer der Türen im Haus und erschrak, denn ich sah mitten rein ins Zimmer der Jäger, also voll in den Schlafwohnraum, und war irritiert, denn da war alles voll süß eingerichtet. Ich machte wieder zu und fand das Klo und hockte mich drauf. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Es gab keine Tür, einfach nur ein Klo mit ein paar Tüchern abgehängt. Ich war sauer und hockte da nun drauf. Als eine Gruppe Bekannter vorbeikam und ich stürzte raus, um zu sagen, dass ich wieder da bin. Eine winkte, die anderen gingen weiter. Hinter sich einen Schwarm bunter Enten, die sie ganz wichtig irgendwohin ausquartieren sollten. So wie der Rattenfänger von Hameln. Ich schaute mir den Zug an und sagte dann, Ihr merkt aber schon, dass da ein Igel dabei ist und noch viele andere Arten und zeigt in den bunten Tierhaufen. Auch bemerkte ich nun, dass da so gut wie kein Tier eine Ente ist. Entenhaufen, wo keine Ente dabei ist. Ja. Nicht alles ist so, wie es also scheint. Kaum eine Ente, Papageien viel, alles Mögliche. Und ich dachte... Kann man schon mal verwechseln. Flamingo-Elefant. Ja. Ordnung im Raum. Und ich dachte, wer verarscht hier eigentlich wen? Die schienen das nicht zu glauben. Ich griff also rein, hob den Igel raus und legte ihn so verkehrt rum auf den Arm, um den Bauch anzuschauen, ob alles in Ordnung mit ihm ist. Es war ein männliches Tier und auf dem Arm war er so groß wie ein Baby. Er hielt ganz still und ich strich über den Bauch. Das ist einer von den heiligen Tieren, sagte ich noch. Die eine Frau war bei mir und hörte mir zu. Die vorn an der Spitze des Entenrudels waren ungehalten über die Störung und... Entenrudel. Ist das jetzt ein Schwarm Enten oder ein Rudel? Das ist ein Rudel. Das ist ja keine Ente dabei. Ja, die waren ungehalten und zogen weiter. Auf einmal fiel mir das Wildschweinfleisch ein. Und mit Schreck, ich hatte das irgendwo vergessen. Die Frau, sie hatte ein Auto und fuhr mit mir zurück, was mich ganz doll berührte, denn es waren 100 Kilometer. Die war doch eben da gekackt zu Fuß. Ja, wir holten das Fleisch, Welt wieder in Ordnung. Danach unterhielt ich mich mit dem Jäger über den Igel. Ich sagte, es ist schade, so ein gutes Igelmännchen wegzubringen. Es ist ein Geschenk für jede Population. Für jede Population. Das ist ein schöner Traum. Ja. Der Jäger stimmte mir bei und sagte, so ein großes Tier hat er auch noch niemals gesehen. Aber ich hatte schon wieder andere Sorgen. Ihr werdet nicht drauf kommen. Mein Wildschweinfleisch musste dringend. Was ist denn das hier für ein Traum? Mein Wildschweinfleisch musste dringendst verarbeitet werden. Ich setzte den Igel also in Jägers Garten aus, im Einvernehmen. Mit dem Igel oder mit dem Jäger? Ist das okay für dich, Igel? Riesentier. Und ich ging Wildschwein zubereiten und verspeisen. Die anderen führten weiter die einzig echten Enten weg. Die anderen führten weiter die einzig echten Enten weg. Die Papageien waren. Alle Tiere immer inhärent komisch. Die anderen führten weiter die einzig echten Enten weg, die Papageien waren. Für mich war das Wichtigste nach dem Aufwachen das wohl erste freundschaftliche Gespräch mit einem der Jägerfraktion und dass der Igel da raus war aus diesem mysteriösen Grüppchen, wo nix passt auch nicht rein, ne? Weder hinten die Tiersorte noch vorn das Ziel stimmte und der Jäger sein Ja-Wort gab für diesen Urahn-Igel in meinem Arm. Der Urahn-Igel im Arm. So, das war der Traum. Herzlichen Glückwunsch für den guten Vortrag. Das war sicher nicht einfach. Die Story klingt wie eins von den verbotenen Asterix-Heften. Ja. Ich finde, das klingt so, als ob der, das ist ja männlicher, das war ja Mittagsraum, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Das, als ob er so vor dem Schlafengehen noch ganz wirre durchs Internet geklickt hat, weil wenn man auf ein Klo klickt, um aufs Klo zu gehen, dann das ist genau der Traum, der dabei rauskommt. Aber nicht so viel, nur auf Tierseite. Oh, Wikipedia über Tiere. Wikipedia seid zu Obelix gelesen und dann. Ja, Moment. Das Wildschweinstück ist größer als das Tier selber, weil es ist ein groß wie ein Schaf. Das denn? Und es ist auch nur ein Knochen am Ende übrig, wenn man es gegessen hat. Ja. Ja. Also, was ist das hier für ein Traum? Was soll das bedeuten? Ich weiß nicht, ob man das interpretieren kann. Das kann man wirklich nicht interpretieren. Ich glaube, was der Erklärung bedarf, ist die Erklärung nicht wert. Ja. Aber die Jägersmänner fand ich gruselig. Die Jägermänner. Das war schon ein bisschen gruselig. Ja. Das waren so Schneewittchen. Undefinierte Gestalten. Ja. Das war wahrscheinlich geklickt und dann Freischütz im Hintergrund gehört. Ja. Und in dem Entenrudel waren alles Papageien. Die einzig echten Enten waren Papageien. Habe ich ja nicht verstanden. Ne? Dann doch Enten da, aber dann doch ja. Ja. Aber da passt ein Igel wirklich nicht rein. Nee, vor allem nicht einer, der so nichts verloren. Der ein Segen für jede Population wäre. Ja, das ist echt ein wunderschönes Prachtexemplar von einem Urigel. Ja, die Geschichte vom hässlichen Igellein. Ja. Aber der war auch schön geschrieben, der Traum, fand ich. Ich mochte den Stil. Ja. War, gute Überleitungen immer von einem zum nächsten Bereich. Ja. Und weil dieser Traum so schön war, habe ich nachher noch einen anderen Traum von derselben Person. Aber was macht man nach Träumen, wenn die Nacht vorbei ist? Aufwachen. Erwachen. Und wenn man so einen Traum hatte, dann macht man das so wie der Mensch, der auf dem neuen Elixier abgebildet ist. Der nämlich ein Fotomodell ist für überraschter, dicker Mensch, wie ich erfahren habe. Ja. Und ja, so sieht er auch aus. Also er hat so ein klischeehaftes Bett mit einem klischeehaften Mann drin, der die Augen weit aufreißt und er ist in Space. Und dann steht da das große Erwachen. Ja, er hat sich vor dem Fotografen erschreckt, der auf seinem Bett stand. Dann ist er so ausgeschnitten vor einem Hintergrund, der gemalt ist. Und ich denke, dieser Hintergrund ist auch wieder von der Frau aus dem letzten Elixier gemalt. Auf jeden Fall wieder der ist wieder sehr schön gemalter Glitzer. Stimmt. Ich finde es gut, die Artikel sind auch schön. Die malen mal echt die Menschheit im Aufbruch, Michael Grauer-Brecht. Die Wende zum goldenen Zeitalter von Magier Siegfried Drehbuch. Oder ist das Magister? MAG. Magier. Magier schon, ne? Ja. Ich glaub, Glitzer mal. Magister ist. Fotograf. Magister wird ja MR abgekürzt. Mister. Ja, ich habe da noch nicht so richtig reingeschaut. Ach so, aber wir haben reingeschaut. Cool. Ja, wir haben ein bisschen dann können wir doch darüber podcasten. Ja, let's cast it. Ja, also was gab's Schönes drin? Also einmal Qui-Gon Jinn Meistertraining. Ja. Nein, Qui-Gon Tianjin. Also, wie geht das, TCM? TCM? Das ist besser, weil die ist mindestens 4600 Jahre älter als die Schulmedizin. Ah. Also viel mehr Erfahrung. So sehen die noch gar nicht aus. Ah, die reicht ja schon. Frau Li. Man kann das bei Asiaten ja eh nicht so richtig schauen. Ja, die ist zwischen 40 und 4600 Jahren alt. Aber die machen Energieübertragungen. Mhm. So wie Tesla. Genau. Ja. Ungefähr. Ja. Ungefähr, ja. Okay. Ich finde das immer gut bei TCM, das ist genau wie bei Akupunktur, das ist einfach so schwierig, dass da die meisten Leute, man kann das niemandem empfehlen, weil man nie weiß, an wem man gerät, weil man an die Leute gerät, die im die Energieübertragung machen. Ja. Schon wieder ein Waschbär im Haus. Ja, man kann das als umgekehrte Empfehlungsliste benutzen, das Elixier. Also jeder, der darin inseriert, da sollte man besser nicht hingehen. Obwohl, wir können ja auch mal eine Anzeige schalten für unseren Podcast. Ja, aber das ist ganz teuer da. Ja, irgendwie muss ich das ja finanzieren. Ich habe überlegt, ob wir so Kickstarter Interviews machen sollten bei der Messe und dann so dafür so Visitenkarten machen, so der spirituelle Podcast, du Moralpathologie und hinten halt unsere, um nicht zu betrügen, hinten drauf schreiben. Wir verbreiten Freude. Ja. Ja. Und Humor. Genau. Und dann damit dann Leute zu Interviews überlisten. Bei uns stimmt die Disbalance zwischen Freude und Humor. Zwischen Spaß und Jux. Ja. Also das Thema dieses Elixiers ist ja das große Erwachen. Ah ja. Und da gibt es einen wunderschönen Artikel von dem Magier, Siegfried Drehbuch. Ist das der von Siegfried und Roy? Ja, das ist der. Okay. Ja, und der hat... Der nicht gebissen wurde. Ja. Genau. Und weil er nicht gebissen wurde, hat er jetzt diesen Text geschrieben, Die Wende zum goldenen Zeitalter. Und dieser Text befasst sich mit dem, was in 2012 passieren wird. Das war ja auch schon einmal das große Thema des Elixiers und auch unseres Podcasts. Ja. Vielleicht das große Thema des Elixiers, oder? Bis 2012. Ja. Ja. Und danach, jetzt sind wir alle aufgestiegen. Brauchen ein neues Thema. FC Köln. Ja. Oder steigt er ab? In der Bundesliga steigt er ab und in der DNA auf. Okay. Ja. Und da geht es darum, dass die Erde Weckrufe startet an uns Menschen. Genau. Mhm. Und wie macht sie das? In erster Linie durch Vulkanausbrüche und Erdbeben. Ach so, Überraschung. Ja, das kennen wir, wenn man in so Hotels geht. Das ist nicht immer die sanfteste Art, wie man da geweckt wird. Und es hat, also in den letzten Jahren sind also deutliche Anstiege von Vulkanausbrüchen und Erdbeben zu verzeichnen gewesen. Und da gibt es auch sehr schöne Statistiken hier in diesem Heft. Ja. Und die hast du dir, glaube ich, näher mal angeschaut. Ja, ich habe mir da mal ein bisschen das Ganze genauer angeguckt. Zwar, es finden sich zwei Diagramme in dem Artikel. Das erste Diagramm geht über den Anstieg von weltweiten Vulkanausbrüchen. Und ja, das umfasst eine Zeitspanne von 1850 bis 2010. Immer mit 10 Jahren Abstand werden wieder Zahlen gegeben. Mhm. Und ja, und ein weiteres Diagramm über schwere Erdbeben, also über Stärke 6, die seit der Jahrtausendwende aufgetreten sind. Und da wird dann im Einjahresabstand jeweils eine Zahl gegeben. Ja. Genau. Und für beide Diagramme ist als Quelle Liste von Wikipedia angegeben. Da bin ich dann erstmal stutzig geworden und habe mal nachgeguckt auf Wikipedia. Ja. Also, zu den Vulkanausbrüchen steht als Quelle Wikipedia, Liste der globalen Vulkanausbrüche. Diese Liste gibt es erst in der Form nicht. Es gibt eine Liste großer historischer Vulkanausbrüche, aber dort sind für 2010 nicht etwa 62 Ausbrüche verzeichnet, wie im Diagramm angegeben, sondern 4. Und dann in 1850 sind es auch nicht 8 Ausbrüche, sondern 0. Ja, okay. Also die komisch. Liste kann es nicht sein. Und ja, woher diese Daten kommen, kann man eigentlich nicht sagen. Steht ja unten drunter Copyright, Siegfried. Ja, also hier in diesem Diagramm sieht man natürlich einen starken Anstieg an weltweiten Vulkanausbrüchen. Und das ist schon ziemlich alarmierend, finde ich. Also hat das auch erst Angst gemacht. 62 im Jahr, das muss dann statistisch gesehen auch irgendwann mal in Tübingen passieren, oder? Auf jeden Fall. Ja. Supervulkan Tübingen. Ja. Ich habe dann nochmal in einer anderen Datenbank nachgeguckt, und zwar im National Geophysical Data Center der National Oceanic and Atmospheric Administration, also der US-Regierung. Und da sind für 2000... Das klingt nicht so professionell. Nee, auf keinen Fall. Also die Seite war bei Wikipedia als Link angegeben. Mhm. Und da stehen für das Jahr 2010 7 bedeutende Vulkanausbrüche fest. Mhm. Und nicht 62. Ja, aber weltweite. Da steht nicht weltweite bedeutende Vulkanausbrüche. Ja. Nee, aber auf welche Daten bezieht sich das denn dann? Ja, vor allen Dingen, ich denke auch, dass man gut sagen kann, wenn es 1850 8 weltweite Vulkanausbrüche gab, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle da verzeichnet werden konnten damals, weil da hat man sich sicherlich nur die bedeutenden gemerkt, so vor 150 Jahren. Also ich weiß ja nicht, vielleicht hat der Herr Drehbuch Zugriff auf noch ganz andere Datenbanken, aber dann kann er das auch angeben. Vielleicht hat er ja hier auf die Dings hier. Auf die geheime Akten des Vatikan, die er im Gegenzug dafür abschwächen muss. Ja, oder die Akasha-Chronik. Ich denke auch, er hat das direkt aus der Akasha-Chronik. Ich denke auch, vielleicht. Das ist wahrscheinlich direkt. Na, aber wenigstens das mit den Erdbeben wird doch wohl stimmen, was er geschrieben hat, oder? Also da wird es noch einen Schritt absurder. Ja. Also da wird als Quelle die Wikipedia-Liste von Erd- und Seebeben angegeben. Die gibt es tatsächlich. Mhm. Aber alle Daten, die er da anführt, die sind falsch. Ja. Also da braucht man einfach nur auf die Liste gehen und nachzählen. Ja. Stand 19. Juni 2011, vielleicht hat sich ja seitdem ganz viel geändert. Aber in der Vergangenheit sind noch mehr Erdbeben. Ja. Und es ist auch schön an diesem Diagramm, dass er für das Jahr 2011 hat er also im Diagramm selbst 24 angegeben. Und das ist eine Hochrechnung, weil es bisher nur 12 gab. Ah, okay. Und aber in dem Text darüber steht hochgerechnet 28. Ja, also das ist total absurd. Ja, gerade wenn es das große Beben gibt, dann ist es ja klar, dass es viele, gerade die Nachbeben in Japan, haben viele über Stärke 6, weil das einfach... Erdbeben hochrechnen ist auch gut. So ist, wenn es einmal richtig bebt, dann bebt es danach. Dann kann man gut sagen, dass es dann häufig bebt. Die Erdbeben waren schon ausgezählt in Hamburg-Harburg und hat man jetzt mal aufgerechnet. Auf komplett. Es reichen nur 2 Erdbeben 2000. Im Jahr 2000 gab es tatsächlich nur 2 Erdbeben, also die Zahl stimmt anscheinend. Aber im Jahr 2001 gab es nicht 4 Erdbeben, sondern 17. Oh, wow. Und 2005 gab es auch nicht 7 Erdbeben, sondern 20. Okay, also aber gab es trotzdem am meisten 2011 in den letzten 10 Jahren? Also in Bisher, nee. Bisher sind es ja nur 12. Also okay. Ja, aber hochgerechnet, wenn die Hochrechnung 20. stimmt, dann ist das vielleicht sogar ein ziemlich... Hat die ARD da andere Werte? Ja, das unterscheidet sich ja mal zwischen ARD und ZDF, weil ZDF ist eher immer pro mehr B. Ja, man kann nicht behaupten, dass in den letzten 10 Jahren das sonderlich angestiegen ist, sondern es ist eigentlich relativ normal. Ja. Halt außerdem sind ja statistische Ausfälle bei sowas häufig, also durchaus häufig. Ja. Natürlich gibt es nicht. Da müsste man gucken, wie es die letzten 50 Jahre war. Oder ja, so. Es ist halt ja. Vor allem schon gut, dass er, sich bei den, bei den Vulkanausbrüchen macht er über 150 Jahre. Ja. Bei den Erdbeben geht es über 10 Jahre. Das ist auch ein bisschen auffällig. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wieso er das macht, weil wenn er eh schon falsche Daten hat, dann kann er das auch ein bisschen. Kann er die auch auf alle Jahre fälschen. Genau. Ja. Und ich finde auch schön, dass in dem Text neben dran steht, liebevoll versucht die Erde uns wach zu rütteln und die Sonne hilft ihr gern dabei mit gigantischen Sonneneruptionen. Ganz liebevoll. Das ist vielleicht ist es gar nicht so liebevoll. Ironisch oder so ein bisschen. Nee, das ist nicht ironisch. Auch nicht euphemistisch. Das ist ernst gemeint, glaube ich. Ich denke, das ist einfach seine Art von magischer, das ist magischer Humor. Ja, das kann sein. Himmlischer Humor. Ja. Auf jeden Fall. Merkwürdig alles. Das ist sehr merkwürdig, aber der Herr Trehoch hat eben nicht nur diesen Artikel hier geschrieben, sondern er hat auch das Buch geschrieben, Aufbruch ins goldene Zeitalter, und das hat er deshalb geschrieben, weil überall, wo er immer hinhört, drehten sich alle Debatten immer nur um die Frage, geht 2012 die Welt unter oder nicht? Nee. Das kennt man auch aus seinem persönlichen Leben, es geht im Bekanntenkreis eigentlich immer nur um dieses Thema. Ja, Blödsinn, das stimmt doch überhaupt nicht. Vielleicht bei ihm, aber ich kenne das so, also die Hälfte der Artikel, die wir immer bis jetzt besprochen haben, war doch immer so, da wird der Bewusstseinssprung stattfinden und da wird alles besser. Ja. Und die andere Fraktion sagt, die Welt geht unter, aber ich glaube, die ist irgendwie viel kleiner, weil gerade in dieser spirituellen Welt wird immer gesagt, das wird dann so super. Darf ich raten, wird dieses Buch beworben im Elixier und ist das vielleicht direkt nach dem Artikel? Ja, das ist direkt nach dem Artikel und wird beworben und auch sogar mit so guten Credentials. Ja, genau. Mit guten Credentials. Ja, mit guten Credentials dahinter. Nämlich, da schreibt eine, also die Bücher von dem Herrn Trehoch sind immer absolut ernsthaft und glaubwürdig. Hm. Und das war jetzt nicht die FAZ oder so, sondern es war Ingrid Z. Die heißen übrigens Testimonials, fällt mir gerade ein. Ah, okay, die Testimonials. Ja, da musst du das rumschneiden. Nein, die FAZ sagt ein Punkt, gutes Punkt, Buch. Ja. Ja, aber die anderen sind auch sehr gut. Von Y Dummi und Goran K. Ja. Das ist zumindest konsistent. Ja. Aber bei dem Buch vom letzten Mal von dem Amazonen mit dem Dünnwerden ohne was zu tun, das war auch gut. Da gab es dafür, dass das so ein Bestseller ist, gab es nur 6 Bewertungen und 3-5 Sterne, 1-4, 1-3, 1-2. Also das war auf jeden Fall auch gedoktert. Ja. Das ist wahrscheinlich. Nee, auf jeden Fall. Ich möchte noch ganz kurz daran erinnern, dass das Buch Aufbruch ins goldene Zeitalter heißt. Denn wenn man umblättert, gibt es den nächsten Artikel und der fängt an mit, also es gibt einen kurzen Text, anders formuliert, wir werden nicht, wie oft angekündigt, den Anfang von einem neuen goldenen Zeitalter erleben. Also das schreibt wieder Guillaume dem Meuter. Ja, genau, das schreibt wieder dem Meuter. Also dieses Heft widerspricht sich schon immer auf der nächsten Seite. Ja, das sind die 4 Jugas. Das sieht auch bescheuert aus. Und der Demeuter ist als Dekan in der Fakultät für angewandte Naturwissenschaft ist er auch ein ganz großes Mathe-Genie. Denn er gibt in diesem Artikel eine Berechnung aus, wie sehr das Gesamtbewusstsein der Erde steigt durch das Erwachen der Einzelnen. Und zwar ist es ein potenzieller Anstieg. Also wenn jetzt 10 Menschen erwachen, ist halt das Gesamtbewusstsein hat sich dann verhundertfacht. Also 10 mal 10. Ja, klar. Bei 1000 Menschen ist es dann 1 Million, 1000 mal 1000. Klar. Und wenn 1 Million Menschen erwachen, ist es ein Kraftzuwachs von 1 Quadrillion beziehungsweise 1000 Trillion. Also erstens ist es 1 Million mal 1 Million 1 Billion, also 10 hoch 12 und nicht 1 Quadrillion, was 10 hoch 24 sind, und beziehungsweise 1000 Trillionen sind 10 hoch 21. Peanuts. In diesem Satz stimmt alles nicht. Peanuts. Ja, und das ist das Mathe-Genie de Meuter. Der Meuter, ich mag seinen Stil auch in dem anderen Heft, wie er schreibt, dass er ganz viel so zitiert aus so blöden verschiedenen Schriften und macht da wieder, wie Paulus sagte und dann wie auch in den Veden steht und dann wieder schreibt er wieder irgendwas anderes aus irgendwelchen philosophischen oder Religionsschulen und das und da mauert damit seine Sachen schön. Das, er ist Universalgelehrter auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, weshalb er immer irgendwelche Zahlen anführen muss, denn die sind immer absurd. Ja. Auch, er führt ja auch an, dass wir beobachtet werden, weil die Erde in so einer ganz bestimmten Universumsteil liegt, an dem die Mächte der Finsternis und Lichtwesen inkarnieren dürfen und sich offen bekämpfen dürfen. Das geht nur auf der Erde. Yes, PvP erlaubt. Wow. Ja, und deshalb kann es... auf dem Server, der sich Erde nennt. Und deshalb kann es hier so Kettenreaktionen geben. Und diese Geschehnisse auf der Erde werden von 250.000 Zivilisationen in unserem Universum verfolgt. Ah, da habe ich nachher aber größere Zahlen. Also ist die Erde das Unterhaltungsprogramm für das galaktische Fernsehen, ja, weil hier was abgeht. Ja. Butterfly. Also ich finde in diesem Artikel finde ich eigentlich jede Grafik spricht schon für sich. Ja. Da stehen immer irgendwelche indisch klingenden Worte, dann irgendwelche komischen Striche und dann steht dabei eine Zeitangabe, die man nicht lesen kann, weil man die Zahlen erst zählen muss. Also außer hier bei die vier Yugas. Was sind Yugas? Ich kenne nur Yugos. Ja, das hätte man natürlich vorbereiten können vor dem Podcast. Ja, aber das ist halt so Zeug. Da steht dann immer, das gibt das eine Yuga, das ist 4 Millionen Jahre. Dann das andere, das ist 3 Millionen Jahre. Und auf der nächsten Seite ist dieses komische, die ewigen Reiche. Die also Ewigkeit die widerspiegelt in den Welten der Raumzeit. Ich glaube, die Yugas sind so Zeitalter. Ja, eben, das sind halt alles einfach so irgendwelche Zeitalter. Ja, genau. Und dann bei dem anderen gibt es aber auch wieder diese Zeitalter, wo die Erde auch drin ist, bei Burloka. Und was ist das für eine Zahl? 311 Trillionen oder Billionen. Moment. So hoch kann ich nicht zählen. Das ist auch bescheuert so geschrieben, ja. Das aber ich finde das gut Billionen. Mit den Zahlen. 311 Billionen, 40 Milliarden Jahre. Ja. Aber diese Zahlen können ruhig meinetwegen absurd sein. Ich finde Zahlen müssen ja nicht genau sein, die sollen einfach nur was veranschaulichen. Ja. Und deswegen finde ich das auch jetzt ein bisschen Korinthenkackerei. Das ja, ich weiß auch gar nicht. Eine hoch 24 mehr oder weniger ist jetzt auch kein großer Unterschied, wenn man bei solchen Größen ist. Schon. Das ist eine Größenordnung unter Freunden. Ja. Ja, auf jeden Fall, die sind sehr gut, die Grafiken. Ja, die würde ich auch empfehlen, dass man sich die sich anschaut und versucht zu interpretieren. Ja. Ja. Ende. Das große Erwachen. Also haben wir jetzt überhaupt schon irgendwas zu dem großen Erwachen gesagt? Oh, hier ist auch der neue Zeitalter. Das ist das große Erwachen. Ja, das ist wieder bla bla. Das hatten wir schon mal, dieser Bewusstseinssprung. Also ich habe auch beim Durchblättern jetzt nicht so viel Interessantes gesehen. Aber cool, hier ist wieder Heilsetzung für Krebskranke. Das hilft ja immer total gut. Das ist ein schönes Bild auch. Ich habe das ja noch nicht angeguckt, aber nur meine erste Reaktion, dass da jemand liegt auf dem Rücken und jemand anders so mit den Handflächen nah am Kopf haltend dahinter sitzt. Und dann machen Leute Zombie gehen. Ja. Walking like a Zombie. Ja, 100%. Oh, das hilft gegen Krebs. Immer. Ich freue mich schon, wenn ich Krebs kriege und das auch ausprobieren kann. Da freuen wir uns alle drauf. Ja. Dann hat es in diesem Heft noch den Dawn-Kongress. Und was ist das? Der Dawn-Kongress. Der Dawn-Kongress. Das ist, also die Dawn-Methode ist, was so... Wenn man Rücken hat. Wenn man Rücken hat, dann muss man die Dawn-Methode machen. Und die leitet sich natürlich nicht von dem Dawn-Fortsatz ab, sondern von dem Erfinder, dem Herrn Dawn. Genau. Von Dawnen Dieter hoch. Dawn, ja, genau. Anscheinend boxt der einen mit beiden Händen in den Rücken, wie man auf dem Bild sieht. Ja. Und dann geht's auch wieder gut. Auf dem Bild ist Frank-Walter Steinmeier, der einem Mann den Todesschuss gibt. Aber es sieht gut aus. Es sieht aus, als ob der... Mir gefällt das Bild, weil das ein dünner Frank-Walter Steinmeier ist, aber der so, ein anderer Typ sitzt da ja oben ohne und er macht das im Anzug, so eine offensichtliche Anwendung, wofür man sich bewegen muss und Bewegungsfreiheit braucht. Das würde ich immer im Anzug machen. Das ist der Lash von Space Knight. Okay, wer hat sein Handy nicht ausgemacht? Macht's Geräusche? Ich weiß es nicht, ich habe nicht reingehört die ganze Zeit, aber wenn das halt kaputt ist, dann ist halt... Hört sie den Podcast? Das fühlt sie sich jetzt... Sie hört nicht den Podcast. Okay, gut. Also traurig. Das Motto 2011 ist schmerzlos nach. Ich dachte, deine Mutter... Und es gibt auch einen Vortrag von Jürgen Pflege. Ah, stimmt. Der ist ja jetzt stimmt, auch, der ist da immer gebucht. Der ist ja jetzt auch so drauf. Hatte jetzt sein Coming Out in allen Medien. Was hat er verkauft? Ich hab's vergessen. Eine Essenz. Der, Fliege-Essenz. Ah, spanische Fliege heißt das. Fliegen-Essenz. Richtig. Fliegen-Essenz. Evangelische Fliege. Fernsehpfarrer. Hm. Das ist gut, dass er sich jetzt Gott abgewandt hat, indem er so einen Scheiß macht. Fernsehpfarrer. Ja. Hellseefahrer. Also für alle, die zum Dornkongress wollen, holt euch noch das Elixier, weil da ist noch ein Gutschein. Ein Gutschein dran. Den man ausschneiden kann. Mit einem absurd verkrümmten Daumen. Ja, dann kriegt man eine Überraschung, wenn man das abgibt. Wahrscheinlich einmal eine Faust in den Rücken. Oder man geht zum Bleep-Contest. Kongress. Weil da ist Frank Schätzing, der ist berühmter als Jürgen Fliege. Frank Schätzing? Das stimmt. Ja. Ist es der... Der von der Schwarm. Genau, ja, eben, der ist ja auch so einer. Der schlechte Autor. Kommt auch noch Andreas Sesbach. Der ist ein ziemlich guter Autor, wenn man auf 100 Seiten den Abfall des einen Kontinentalhanges beschreibt und dann ist das vorbei und dann sagt man, dann rutscht der andere auch noch ab. Ja, das war eigentlich ganz lustig, das stimmt. Ja. Trotzdem ein langweiliges Buch. Am Ende war das zu esoterisch. Und alle sind gestorben. Frank Schätzing. Spoiler Alert. Habt ihr es gesehen, Bleep, den Film? Nein. Ich habe den gesehen. Und? Der ist ganz, ganz schrecklich. Ja, habe ich mir gedacht. Deswegen, ich dachte immer, vielleicht ist er gut, aber irgendwie, nee. Der ist wirklich dumm. Vor allem gibt's halt, der Film dauert ja an sich schon irgendwie relativ lang, so 2,5 Stunden. Mhm. Oder? Ist halt so gemacht wie diese ganzen komischen Internetfilme, so Zeitgeist oder was gab's das da, diese... Die Doku das über... Dieses Loose Change da über 9-11. Und der ist halt so ähnlich, nur halt mit ein klein bisschen mehr Geld. Und es werden halt dauernd Leute interviewt und dann werden so Fragen gestellt wie, was bedeutet denn das Doppelspaltexperiment für Sie? Und dann sagen die, ja, also dadurch, dass man Photonen durchtunneln kann, durch Spalte, bedeutet das, dass unser Leben durch Gott bestimmt wird oder halt so Zeug. Und das kommt immer vom einen aufs andere und es dauert ganz lange und ist ganz blöd. Und dann, wenn man das fertig hat, dann weiß man, es gibt noch ein DVD-Set, wo noch 8 Stunden weiteres Filmmaterial ist. Ah, ist ja wie bei hier Offenbarung 2012. Ja, genau. Da gibt es auch acht DVDs. Ja. Down the Rabbit Hole Erweiterungspack und das ist aber für Hardcore-Verrückte, glaube ich. Ja. An dieser Stelle können wir uns auch noch mal beschweren, weil wir haben diese DVD nie erhalten. Ja, stimmt. Richtig. Ja. Was soll das? Gibt es den offiziellen Humoralpathologie-Stinkefinger. Genau. Aber gut finde ich, dass die Top-Referenten, die dabei sind, weil neben Frank Schätzing ist ja auch dabei Professor Götz W. Werner, der Besitzer des DM-Druckeriemarkts. Ich weiß jetzt nicht, ob er DM an sich hat oder nur einen Markt. Aber da er Professor ist... Er ist der Begründer. Ja, das glaube ich nämlich auch. Der D-Mark. Und D-Mark, ja. Sehr gut finde ich auch Udo Grube, der sein erstes Buch Blieb oder wie man Spiritualität mit 3 Whisky Cola verbindet, geschrieben hat. Ja, das ist ein guter Buch. Ich fand, das ist auch was, da können wir ziemlich hinterstehen. Ja. Apropos also 3 Whisky-Cola. Pro Person vielleicht. Apropos Whisky Cola, gib mir nochmal die Cola und den Whisky Cola. Nur Kaffee. Während der Sendung nur Kaffee. Oh, ja. Heute Abend aber. Richtig. Aber ohne Cola. Ohne Cola. Bitte Whisky Cola, aber keine Cola. Ah, ich wollte noch irgendwas zu dem, bei DM, genau, aber DM ist, finde ich, in letzter Zeit sowieso ziemlich blöd geworden, weil die jetzt da so viel so Naturkost und so verkaufen, das nervt mich, das wird immer größer. Das ist genau wie die Osiandersche Buchhandlung, wo die Esoterikabteilung immer größer wird und Rudolf Steiner Bücher in Philosophieabteilung stehen. Ganz schrecklich, in Reutlingen. Reutlinger DM. Und hiermit seid ihr gedisst. Ich auch und Osiander vorgestern auch. Im Reutlinger DM eingekauft. Ja, was shame on you. Warum macht man das jetzt plötzlich immer? Was? Ich weiß nicht. In Reutlingen in DM einkaufen? Weil ich da war. Ja, wir waren da zusammen, um neue Unterwäsche zu kaufen. Ihr seid so komisch, echt. Ja, also so viel zu Bleep. Also jedem, der das schauen möchte, würde ich empfehlen, was anderes zu schauen. Am Beispiel? Ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht. Also ich hab auch fast gesehen, am Anfang war das Licht. Ja. Ich habe Planet der Affen geschaut, das war auch okay. Planet der Affen können wir schauen, Thor, ja. Pokémon, der Film. Und Attack the Block. Attack the Block, auf jeden Fall. Brat, brat. Brat. Wer wissen möchte, was es mit diesem Geräusch auf sich hat. Oder Citizen Kane, kann man auch gucken. Ja, ja. Oder Star Wars Episode 4. Genau, mit blinzelnden Ewoks. Jetzt auch mit blinzelnden Ewoks, die Rückkehr der Jedi. Also wer bis jetzt noch gehört hat, der möchte auch über blinzelnde Ewoks hören. Ja, auf jeden Fall. Das interessiert alle extrem. Ja. Ist echt cool, dass diese toten Ewok-Augen mich nicht mehr anstarren. Als Kind habe ich solche Albträume gehabt nach von den Ewoks mit den toten Augen. Richtig. Ja, ich hatte keine Angst davor, dass sie Menschen töten und essen offensichtlich, aber... Das war ja okay, aber wenn sie nicht blinzeln, dann sind das doch irgendwie Monster. Mhm. Schrecklich. True Dead. Okay, weiter ja. Mit Elixier. Gibt's noch was im Elixier? Also es, man kann zu diesem Heil-Event mit Erzengel Raphael gehen. Oh, cool. Wenn man 110 Euro übrig hat und seinen eigenen Massagetisch mitbringen. Was? Das ist doch, das ist doch total dreist. Naja. Was macht denn der Erzengel Raphael mit dem ganzen Geld und den ganzen Massagetischen? Achso. Wann ist das? Das ist am 22. Oktober. Ah, okay. Cool. Da bin ich vielleicht in Berlin leider nicht, also. Das ist auch in Stuttgart. Ja, dann kann ich halt nicht hingehen, meine ich. Ah, ja. Weiß dann kannst Bescheid. Du ihm nicht viel Geld geben für neue Bücher. Vortragstournee Die Hand Gottes von Tore Dosen Jansen sehe ich gerade. Dann würde ich lieber die Vortragstournee von Lasko sehen. Faust Gottes, das ist nämlich cooler als Die Hand Gottes. Ja. Die Faust Gottes. Und dann kannst du in diesem Elixier noch die spirituelle Tradition der Inka. Der Artikel ist an sich langweilig, aber es gibt am Anfang noch schöne, harte Fakten über die Inka. Nämlich, dass sie weitestgehend auf friedlichem Wege ein Reich geschaffen haben, in dem es weder Hunger noch Armut gab und das größer war als das Römische Reich. Hm. Und da stimmen drei Sachen nicht. Erstens friedlich, zweitens Hunger und Armut. Man erinnere daran, dass Menschen geopfert wurden wegen Hunger und Armut. Hm. Und drittens, das war auch nicht größer als das Römische Reich, das war so ungefähr ein Viertel oder sowas. Aber Panflöte können sie gut spielen. Ja, das können sie gut spielen. Oh, zum Beispiel in Osaka am Umeda Station da. Ich will mal wissen, ob da immer noch die Inkas stehen. Natürlich. Mit ihren Panflöten. So macht es am meisten Spaß, über überfüllte Ampeln zu gehen. Das sind ja die Meerschweinchen. Ja. Ich finde es aber schön, dass man in solchen Artikeln solche Dinge schreiben muss. So mit der Größe des Reiches im Vergleich zu anderen Reichen, die sich ganz einfach widerlegen lassen. Warum schreibt man nicht einfach ein anderes Reich hin? Ja, genau. Das, wo das stimmt. Irgendwas, wo man es nicht weiß. Das Persische Reich. War so groß wie Atlantis. Wahrscheinlich ist Südamerika nicht mal so groß wie das Römische Reich. Ich hatte nämlich auch nur ganz kurz einen Investigativjournalismus betrieben und habe in Wikipedia eingegeben, Weltreiche. Und da war so eine Tabelle, da stand die Größe immer dahinter. Sehr gut. Sind die Inka auch die immer so Fußball gespielt haben, wer geopfert wird? Oder sind das Azteken? Das sind die Azteken. Das finde ich auch gut. Ja. Vor allem finde ich gut, dass der gewonnen hat, geopfert wurde. Ich glaube, es waren langweilige Spiele. Ja, das ist so ungefähr wie Stocherkahn-Rennen, wo keiner gewinnen will in Tübingen. Und aber auch nicht verlieren, dass man so in meiner Mitte irgendwie rumschwimmt. Das war dann so ein bisschen wie so Schützenkönig, ne? Da schießen auch mal daneben. Ja, oder Kohlkönig. Cool. Oder Spargelkönigin. Gibt's alles. Ja. Weil die Inka haben auch die Schokolade erfunden, die nur Papa mag. Die hieß ja Xocolatl damals. Ja. Ich glaube, das stimmt sogar. Das stimmt, haben die nicht in der Werbung gesagt. Ja. Schokolade. Ich mag das ist neu hier. Diese Lichtkristalle für die neue Zeit, die hinten verkauft werden. Der sieht schön aus. Das ist irgendwas, was ich mir gerne auf den Kaminsims stellen würde. Ich aktiviere das kristalline Lichtbewusstsein der neuen Zeit in dir. Worte von Lichtfürst Metatron. Lichtfürst. Ja, der ist jetzt Lichtfürst. Aber er ist ein bisschen sanfter geworden. Er hat auch so ein Channeling da drin und da verflucht er wenigstens nicht alle Menschen. Ich kenne den noch aus Dogma. Ja. Echt, da war der auch? Ja. Ist der Film sehenswert? Da heißt er aber nicht Metatron, sondern Metatron. Ich glaube, der war in Transformers 3 auch. Ja, so wie in I never met a Tron I didn't like. Oh, aber Transformers 3 war gut, aber trotzdem, wie gesagt, wir haben gelernt, eigentlich hätten die Roboter, die haben besser geschauspielert als Shia LaBeouf. Genau. Das ist eigentlich unfair. Wenn Shia LaBeouf einen Preis bekommt, dann wäre das ungerecht. Ja. Aber die Roboter gibt es ja leider nicht. Mist. Ja, das ist extrem schade. Roger, ich habe eine Frage an dich. Ja. Und zwar, wie kann ich meine 6 Monate alte Tochter in einem Beauty-Pageant anmelden? Also wenn man möchte, dass seine 3 Wochen alte Tochter mal eine Schönheitskönigin wird, der sollte natürlich sofort anfangen, sie wunderschön zu machen. Und eine große Hilfe dafür ist auf jeden Fall Gott. Und gebundene Füße. Ja, also das kommt drauf an, in welchem Jahrhundert man lebt und wo. Ja. Aber das mit gebundenen Füßen ist auch lustig. Aber egal. Ich habe eine schöne Dokumentation gesehen von der BBC, aber von BBC 3. Ich glaube, das ist nicht ganz so legit wie die anderen BBCs. Aber immerhin nicht Channel 4. Als ich mal wieder in England war, vor 2 Jahren, kam da ein Bericht über die Mini-Miss-Britain-Wahl von 2008. Also hochaktuelles Thema. Aber ich fand es sehr interessant. Es ging halt um so Schönheitswettbewerb für eben junge Mädchen, also 6 Monate nicht, aber so zwischen 6 und 9 Jahre waren die alle ungefähr. Mm, ja. Und zu alt. Und hoffentlich hört das BKA nicht. Ja, nehmen wir das ernst. Ja. Die Fats. Und 5-0. Also wenn jetzt hier gleich die Sirene schallt, dann wissen wir, sie hören live mit. Ja, doof, dass wir nur gesagt haben, dass wir das Livestreaming machen, ne? Außer dem BKA. Ja. Egal. Und zurück zum Thema, das war interessant, es wurden halt so ein paar Mädchen verfolgt ein paar junge Mädchen verfolgt. Ein paar junge Mädchen verfolgt, nein, es wurde halt der Werdegang ein paar junger Mädchen begleitet, die eben dabei waren, und das war schon interessant, weil eine Mutter, die sagte dann so: Als mein Sohn auf die Welt kam, dachte ich, er ist so schön. Und als dann meine Tochter auf die Welt kam, dachte ich, die kann niemals gut aussehen. Und ich war total geschockt. Ich wollte doch kein hässliches Kind. Ja. Das war so ganz seltsam, ja. Das ist schlimm, wenn aber die meisten Eltern finden ja ihre Kinder hässlich. So viel menschliche Wärme im Fernsehen. Ja. Das war wirklich schön, ja. Und dann, das Kind hatte auch mit 7 Jahren Plastic Surgery, obwohl das was war. Die hat sich halt die Ohren anlegen lassen. Oh, okay, das hätten meine Eltern auch bei mir machen sollen. Ich hasse meine Ohren. Ja, und das Mädchen tut es nicht. Hat es halt auch seine Ohren gehasst. Und ja, dann eine andere war aber auch sehr interessant, eine andere Teilnehmerin. Die waren nämlich evangelikale Christen und haben dann immer zu Gott gebetet, dass sie bitte gewinnt den Schönheitswettbewerb. Das Schöne war, das Mädchen hat überhaupt gar keine null Lust, an diesem Schönheitswettbewerb mitzumachen, und hat auch offensichtlich nicht so richtig an Gott geglaubt. Es war ihr nämlich alles scheißegal. Ja. Und dann musste sie aber immer so im Kreis beten mit ihren Verwandten und war dann auch in der Kirche, wo erst so Rockmusik kam von so Leuten, die so aussahen, als würden sie bei Smallville mitspielen. Und dann kam danach Chun-Li. Ja, Chun-Li zum Beispiel. Und dann kam danach der Priester oder Pfarrer oder keine Ahnung, wie man das dann nennt, halt der MC. Televangelist. Hat dann der Televangelist. Ich fliege von dort halt. Richtig. Hat gesagt, hier ist ein kleines Mädchen, Madison, und sie möchte die Schönheitskönigin werden. Und dann mussten alle so nach unten gucken und so die Hände nach oben machen und dann so beten. Das sah so aus wie schlafende Nazis. Und haben dann halt gesagt, oh, Madison, Gott hilft dir, bla bla bla. Und so hat sie dann nachher auch verloren. Oh. Sie hat keinen Platz gewonnen, weder den ersten. Aber die Kinder können immer gut damit umgehen, oder? Richtig, also sie hat dann gesagt, ich hasse das, und sie hat nicht mehr geredet mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Ja. Ihre Schwester hat ihr extra eine Choreo gemacht. Ihre Schwester war nämlich angehende Choreografin mit 14 Jahren hat ihr dann so eine Choreo gemacht. Ja, cool. Und ja, hatten alle nicht gewonnen. Wurden halt so 3 Mädchen begleitet. Ja. Das dritte war interessant, weil für die war das einfach nur, dass sie da selbst Vertrauen findet, aufzutreten. Und deren Mutter war auch relativ vernünftig. Die hat dann, als sie sich geschminkt haben bei dem Dings, gesagt, ja, die schminken sich alle so komisch, die sehen aus wie Drag Queens. Und ja, das stimmte auch. Ja. Also das sah wirklich sehr gruselig aus. Ja, ich habe neulich auch eine interessante Sendung im Fernsehen gesehen. Da ging es um die Auswanderer, und da war eine Familie, die ist nach Brasilien ausgewandert. Und zwar hat die Wohnungssuche und Jobsuche betrieben, indem sie immer gebetet hat, ganz viele. Und das hat alles nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Ja, und da wurden sie immer betrogen von allen Vermietern. Und da haben sie gesagt, jetzt glaube ich nur noch mehr daran, dass Gott mich hier rausführen wird. Das ist eine Prüfung. Ja, das waren immer alles Prüfungen, aber am Ende mussten sie wieder zurückkehren nach Deutschland, weil das war schade. Die Prüfung war zu schwierig. Aber ihr Traum, in Brasilien zu wohnen, ist die Mordrate total cool. Ja. Also. Ja, man darf halt nicht in Drogen wohnen. Nee. Oder Mexiko. Ja, und danach haben sie dann gesagt, also als die Mutter dann gefragt wurde von dem, also diese christliche Mutter, ob sie denn jetzt nicht enttäuscht sei, hat sie gesagt, nein, das sei ja nur ein Zeichen, dass Gott andere Pläne hat für das Mädchen. Und die anderen Pläne waren, dass sie jetzt nach Amerika geht und da versucht, die Wettbewerbe zu gewinnen. Ja. Und wenn man das sehen möchte, kann man die MTV-Serie Toddlers and Tiaras gucken. Gibt es das wirklich? Ja, das gibt es wirklich. Das gibt es aber nur für Leute, die eine Freundin haben. Widerlichste Fernsehprogramm, was man sich vorstellen kann. Ja. Noch schlimmer als der Rest von MTV. Aber Awkward ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist wie Freaks and Geeks für jüngere Leute. Finde ich nicht so schlimm. Brauchen Sie ein Buch? Das gibt wieder Ärger. Toddlers und Tiaras. Toddlers und Tiaras und ein Automobil. TV für Pädophile. Für Pädophile. Ganz krank. Ganz kranke Menschen. Ja, naja, aber da hat MTV dann ja sein Programm wieder vervollkommen. Das ist halt auch so im MTV-Stil alles inszeniert, also mal schön mit Glitzer und Musik unterlegt. Also ich gehe nicht tiefer als My Super Sweet 16. Irgendwo ist auch Schluss. Wenn man mal sehen möchte, was im Mittleren Westen ist. Habe ich tiefer gesagt? Ich meinte höher. Ja, also das ist alles, was ich zu sagen habe zum Thema Schönheitswettbewerbe. Aber ich kann noch was anderes sagen, nämlich zum Thema Aliens. Aus dem Ausland, hätte ich fast gesagt. Aber ist ja auch Ausland. Also Weltraum ist auch Ausland. Ja. Weltraum ist sogar über Ausland. So. Das Auswelt. Ja, toll. Mein Notebook ist eingeschlafen. Ich werde das jetzt wecken und dann werde ich weiterreden. Notebook. Okay. Notebook. Wie, was sagt die Zeit? Oh, wir sind gut dabei. Jetzt. Aliens. Ich kann empfehlen, nicht zu gucken, Alien vs. Predator 2. Ja, der ist zu dunkel, sonst wäre der gut. Der ist mir zu dunkel. Sonst wäre der total gut, wenn er nicht so dunkel wäre. Gibt es davon eigentlich schon einen dritten Teil? Nein, auch nicht angekündigt, leider. Ach so. Aber von The Thing gibt es bald einen Teil. Ja, und Paul W.S. Anderson. Paul Welcher? Thomas Anderson bringt jetzt ja auch bald Dings raus. Die drei Musketiere, das ist ja schon am Start sozusagen. Ja, das hat einen Grund. Sicherlich auch gut. Weiß man schon, um was das geht beim neuen The Thing? Ja, das genau dasselbe. Nochmal der Film, nur bei den Norwegern. Bei den Norwegern. Das ist das Prequel, ja. Aber da weiß man noch, was passiert ist. Ja, klar. Also das ist ja dasselbe Film. Ja, eben. Also diesmal ist Kurt Russell eine Frau. Ah. Und man findet raus, wie das Ding in den Hund kam. Das wollte ich schon immer wissen. Ja. Das ist noch spannender als wie Palpatine zum Imperator geworden ist. Ja. Und Luke und Anakin zu Darth Vader. Ah ja. Anakin. Der ist doch dadurch Darth Vader geworden, dass er einfach gesagt hat, ich töte alle. Ich erinnere mich an die Entwicklung. Der hat die Younglings umgebracht. Das war ja, aber vorher hat er auch schon die Sand People umgebracht. Aber das war noch okay. Das waren ja nur Sand People. Die haben ja auch seine Mutter gefoltert. George Lucas, du Rassist. Du Hurensohn. Richtig. George Lucas, du Hurensohn. So, es kann weitergehen. Ich habe gerade mein VI-Instanz hochgefahren. Ah. Und ich verstehe, was jetzt kriegen wir ganz viel böse E-Mail von Emacs-Fans. Und es geht. Was redest du da? Ich hab vergessen, das ist nicht der heiße Developer-Podcast. Aber das ist auch einer, der immer so lustig spricht. Der heiße Developer-Podcast. Nie gehört, aber ich weiß. Ihr weißt schon alles drüber. Ja. Habe mir eine weitere Serie angeschaut, nämlich Ancient Aliens vom History Channel. Die sind auch echt... Wofür schmeißen die denn ihr Geld raus? Ja, das ist wirklich komisch. Man würde denken, naja, das ist so ein Special irgendwie über halt so Erich von Däniken mäßig. Ja. Und dann hätte man auch recht, aber nur einmal, denn es ist eine komplette Serie mit über 20 Folgen darüber. Nein. Und das ist wirklich zu viel. Das ist schrecklich. Das sind 3 Staffeln. Aber History Channel macht sowieso auch ganz schlechte Dokumentationen, auch über reguläre Geschichte. Das sind halt Sachen, die ZDF ungefähr, ja. Video Knopf. Das ist halt, bei uns kommt auch relativ viel davon bei NTV, ne? Oder bei N24. Ja. Oder auf den History Channel. Bei den Sendern weiß man noch nie, was man bekommt. Das kann ganz, ganz schlecht sein oder einigermaßen okay. Meistens leider ganz, ganz schlecht. Ja. Und Supertanker. Schwertransport. Ja. Schwertransport ist das ja Das ist aber okay. Immer wieder interessant. Ich finde das immer wieder verdammt eindrucksvoll, wenn die ein Straßenschild abschauen müssen, um mit dem Ding um die Ecke zu fahren. Oder wenn der Giebel von dem Haus 1 Zentimeter zu lang ist oder so. Da müssen wir die Luft aus den Reifen lassen, um unter der Brücke durchzukommen. Das gefällt mir immer wieder. Ja, ich fahre mal als Roadie mit bei Schwertransporten. Ja. Also ich laufe mit manchmal. Früher haben die Leute das auch schon gebraucht. Und das waren halt, wenn man zum Beispiel wie heißt das denn, Osterinseln, oder wir sind ja gebildet, wir sagen Rapa Nui. Ja. Als man da die, wie heißen die Dinger? die Grappas. Maui, die Grappas. Die Köpfe aus dem sechsten Level von Super Mario Land. Richtig. Ja. Das ist übrigens eine Fehlkonzeption, dass das nur Köpfe sind. Das sind komplette Körper, nur sind die Köpfe im Verhältnis viel größer. Das ist eine Karikatur. Ach so, ich dachte, die wurden in dem Sand eingegraben am Strand. So. Nein, aber an dem Spruch sind sie eingegraben. Und eben damals hat man schon sowas gebraucht, eben so Schwertransport. Und damals gab es ja noch kein NTV, das heißt, dafür braucht man damals Aliens. Ah. Und darum geht eigentlich die ganze Serie. Dass immer, wenn man hat irgendwo was schwerer ist als 3 Gramm, da waren Aliens und die haben das alles hin und her geschleppt den ganzen Tag. Und ich habe mir jetzt, also es gibt bei YouTube ungefähr alles davon zu schauen, warum die das nicht entfernen, vielleicht ist es einfach zu blöd. Ja. Und ich habe mir nochmal eine Folge von, die letzte Folge der ersten Staffel ist das, habe ich mir ein bisschen ausführlicher angeschaut. Man kann sich eigentlich jede Folge angucken, es kommt ungefähr dasselbe immer, aber ich habe mir die einzige rausgesucht, wo nicht ungefähr dasselbe kommt, nämlich wo es um etwas modernere Sachen geht, nämlich die Rückkehr. Und das größte Stilmittel dieser Sendung ist, dass man nur Fragen stellt, aber nie Antworten gibt. Cool. Ja. Also es wird immer gesagt, wer sind diese Außerirdischen? Man weiß werden sie nicht. Je zurückkehren? Man weiß es nicht. Wo sind sie? Man weiß es auch. Warum sind sie gekommen? Habe ich vergessen. Ja, und das wird, ist wirklich ganz, ganz schlimm in der Serie. Alle 5 Minuten kommen wieder so Wusch-Grafiken so in Space und dann wieder diese Fragen. Also wieder irgendwelche 3D-Animationen mit leuchtenden Himmelskörpern. Und dann, dann sieht man wieder wie der Koloss von Rhodos von so einem UFO mit einer Seilwinde so hoch. Ja, und dann das steht über dem blöden Fluss. Da kam nämlich direkt am Anfang das Zitat, mit dem ich das von eben toppen kann. In Sanskrit-Schriften steht, dass es 400.000 menschenähnliche Spezies im Universum gibt. Also nicht nur 280.000 oder was ihr da habt. Und ich frage mich, werden sie hier zurückkehren? Warum sind sie jetzt nicht gerade hier? Vitor, wird er hier zurückkehren? Man weiß es nicht. In Tor 2. Nein, in Avengers. Aber der First Avenger war doch Captain America. Ja. Und der ist nicht so guter Film. Guckt euch den nicht an. Sagt Henning, Cowboys und Aliens und Tor und Dings nicht schauen. Richtig. Okay. Und ein bisschen Wissenschaft ist da auch bei in der Serie. Also zum Beispiel sagen sie, wie das Radioteleskop erfunden wurde von, wie heißt er, Francis Drake heißt er, glaube ich. Der war ein Alien. Ach, das ist doch der, also den Drake, aber den Drake kennt ihr von der Drake Equation wahrscheinlich. Das ist diese Gleichung, mit der man abschätzen kann, wie viele Zivilisationen es im Universum so ungefähr gibt oder in der Galaxis. Ja. Also das ist so eine, das ist sozusagen, wenn man seine Schätzung in eine Gleichung gießt, dann kommt das dabei raus. Das ist einfach sowas wie, ich lese das mal kurz einfach vor von Wikipedia nochmal die Formel. Eine Sekunde. Der ist wissenschaftlich. Was? Franz Drake war auf jeden Frank Fall. Frank Drake. War ein Freibeuter. Ja, genau, ich habe auch. Francis Drake ist der aus Uncharted. Ja, der ist. Nee. Und Francis Drake hat ja doch den Freibeuterbrief von der Königin gekriegt. Richtig. Naja, also man hat halt eine Gleichung, wo man abschätzen kann, die Menge der Zivilisation. Und da multipliziert man einfach folgende Terme: nämlich die durchschnittliche Rate der Sternbildung in der Galaxie, den Anteil der Sterne, die auch Planeten haben, der Anteil der Planeten, der theoretisch Leben haben könnte, der Anteil der Planeten, die theoretisch Leben haben könnte, die auch tatsächlich Leben bekommen, der Anteil von Leben, der sich irgendwann in intelligentes Leben entwickelt, der Anteil der Zivilisation, die eine Technologie entwickelt, die man vom Weltraum aus sehen kann, und die Länge der Zeit, in der so eine Zivilisation existiert, bevor sie sich zerstört. Und wenn man das alles multipliziert, dann kriegt man eine Zahl. Und man sieht, die Formel an sich ist schon okay, aber man kennt keinen einzigen dieser Werte. Ja. Und darum hat man eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, was da rauskommt. Also können wir das erst mit Sicherheit sagen, wenn sich die Menschheit vernichtet hat, um diesen Wert wenigstens zu haben. Genau, also man hat überhaupt gar keine Ahnung, wie der einzelne von diesen Werten aussieht. Ja. Also vielleicht die Sternbildungsrate, das kann man vielleicht noch ungefähr abschätzen, aber den ganzen Rest nicht. Und darum ist es mehr oder weniger lächerlich, da irgendwie wirklich was rauszufinden mit. Aber das hält die natürlich nicht davon ab, da auch was zu sagen, und haben dann gesagt, es könnten mehr als 100 Millionen fortgeschrittene Zivilisationen in unserer Galaxis geben. Also unwahrscheinlich, weil dann hätten wir wahrscheinlich schon was gemerkt. Ja. Und ja, er fragt dann halt, wie wirkt sich denn das dann auf unsere Zivilisation aus, wenn Außerirdische uns Nachrichten senden, und würde dann die ganze Welt anhalten. Und dann haben sie gesagt, ja, Menschen schicken ja auch an Außerirdische Nachrichten. Zum Beispiel habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese komische Eisenplatte, die diesen Pioneer und Voyager mit Sachen dran war. Galileo. Genau, mit so schön, wo so Sachen drauf gemalt sind, wo man dann nachher sehen kann, wo die Erde ist. Ja. Mit so Pulsaren und sowas. Und die hat ja Carl Sagan abgeschickt. Also nicht persönlich, er hat die gemalt. Und ich habe dann, was sie auch gesagt haben, was ich nicht wusste, ist, dass sie in der Voyager dann, als sie es dann eben das zweite Mal gemacht haben, haben sie eine Schallplatte dazu getan, wo größtenteils Bach drauf war, aber auch Johnny B. Goode. Ja, genau. Das wusste ich. Das ist gut. Ja. Aber man muss das verstehen, damals gab es noch nicht Kescher. Ja. Tja. Schallplatte wird dann eh von den Aliens gegessen. Das sind ja so Monster immer. Ja, weil die sind halt immer nur Schokoladenschallplatten gewesen. Ja, genau. Und dann kommt wieder Musik aus deren Bäuchen, wenn sie die gegessen haben. Beim Re-Entry direkt geschmolzen. Und ja, das war einfach nur ein nettes Detail. Und dann kam Giorgio A. Zuckerlos. Das A steht für Alien. Und der ist der Publisher vom Legendary Times Magazine. Das ist nicht gut. So wie das normale Times Magazine, nur Legendary, sondern es geht um Legendary Times. Ach so, schade. Und er ist auch einer der Produzenten von dieser Sendung. Und den kann man sich auch mal anschauen. Der sieht so ein bisschen aus vom Gesicht her wie ein Oompa Loompa mit Sonnenbrand. Also der hat so komische Haare. Grüne Haare. Nein, keine grüne Haare, aber die Haut ist so orange. Der erzählt dann halt, hat dann halt so Sachen erzählt. Sumerer waren die ersten, die Aliens kennengelernt haben, im alten Sumer. Und dann war aber auch schon wieder Schluss mit Pseudowissenschaft, da ging es ja um echte Wissenschaft. Und haben gesagt, die NASA sucht immer nach Sauerstoff. Und dann war schon, also und Wasser im Universum. Ja. Und dann war wieder Schluss mit echter Wissenschaft. Dann ging es wieder um Pseudowissenschaft. Nämlich, sie haben gesagt, als Krieg der Welten gesendet wurde, da hatten alle Angst. Und stimmt. Ja, geht so. Ich hatte mehr Angst bei Independence Day. Ja. Aber es ging ja um das redet ja gerade ums Radiospiel, ne? Es geht ums Radiospiel von Orson Welles. Ah. Bekannt aus Filmen wie Transformers. Genau. Ja, Transformers, the movie. Transformers, der Trickfilm, ja. Und dann ging es um Battle Los Angeles. Ach, der hat mir auch Angst gemacht. Battle of Los Angeles. Also gruselig. Der heißt doch hier auch irgendwie so. Der heißt World Invasion Battle Los Angeles. In Deutschland, ja. Ja. Ja, Battle Los Angeles hätte man nicht verstanden. Was genau. Worum es bei Battle of, ja, in Klammern, Los Angeles ging, war, dass am 25. Februar 1942 wurde in Los Angeles in der Nacht ein nicht identifiziertes Flugobjekt beschossen. Das sagt schon alles eigentlich. Und dann wurde einer interviewt, der damals gesehen hatte, dass es ein UFO war. Ah, ich habe gesehen, dass es ein UFO war. Ja, richtig, der war aber Wissenschaftler für Soziologie oder sowas. Ja. Und dann haben sie gesagt, was war das UFO? Woher kam es? Kam es gar nicht von der Erde? Ist dieses Foto der Beweis oder war so ein Foto, wo so ein UFO ist? Wieder ganz viele Fragen gestellt. Ja. Und dann haben sie gesagt, es können nicht Japaner gewesen sein, weil die haben später gesagt, nein, wir waren das nicht. Ah, okay. Also das kann man komplett ausschließen. Das waren noch Hitlers UFOs, oder? Ja, du hast es schon genau richtig hervorgesehen. Das muss so sein. Aber sie haben wahrscheinlich, haben die Nazis das nicht dahin geschickt, aber wahrscheinlich hatten die Nazis selber sehr viel mit UFOs zu tun. Mhm, ja. Denn es wurde gesagt, es ist mehr als plausibel, dass außerirdische Raumschiffe in Nazi-Deutschland für feindliche Flugzeuge gehalten wurden. Das ist echt mehr als plausibel. Mehr als plausibel. Aber da kommt später noch einiges zu. Und dann haben sie erstmal ein kleines Faktum analysiert, nämlich, dass in Kriegszeiten sich die UFO-Sichtungen häufen. Ach, komisch. Und da haben sie gesagt, das wird daran liegen, weil dann die Aliens lieber zur Erde kommen. Vielleicht auch Flugzeuge mit UFOs verwechseln. Ja, das ist wirklich so. UFO heißt ja unidentifiziertes Flugobjekt und das heißt nicht Raumschiff. Außerdem schauen ja auch mehr Leute in Kriegszeiten mal hoch und gucken, ob sie vielleicht gleich bombardiert werden. Ja. Und vielleicht schicken auch eher Länder bisher unbekannte Flugzeuge in andere Länder zu Zeiten, wo sie Krieg führen. Sowieso. Das heißt, jeder, der mal Civilization gespielt hat. Genau. Ja, und ja, die Aliens kommen dann anscheinend gerne vorbei und dann deswegen halt auch, weil Hitler hat es ihn ja eigentlich so schön gemacht. Er hat nämlich versucht, sein eigenes UFO auf Basis der vedischen Texte zu entwickeln. Und darum gab es ständig Berichte über seltsame Flugobjekte im deutschen Flugraum. Dann haben sie nämlich gesagt, dass die Deutschen einen Antigravitationsantrieb erfunden haben mit Quecksilber. Und haben gesagt, wenn man Quecksilber ganz schnell bewegt, dann leuchtet das und macht Antigravitation. Ja. Und das waren dann die sogenannten Foo Fighters. Vielen auch bekannt als eine langweilige Band. Oh, die ist schrecklich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man Fan von den Foo Fighters sein kann. Vor allem Ready to Fly. Warum war das so ein Hit? Das ist ein langweiliges Lied. Ich weiß auch nicht. Naja. Das heißt aber Learn to Fly. Heißt gar nicht so, ne? Learn to Fly. Learn to Fly, ja. Aber ist langweilig. Ja. Und ja, das haben sie gemacht. Dadurch, dass 1936 ein UFO im Schwarzwald abgestürzt ist und die Nazis haben es dann da nachgebaut. Und sie hatten auch noch andere Sachen geplant. Zum Beispiel wollten sie eine Weltraumstation bauen, wo eine große Lupe dran ist, mit der man einen Todesstrahl auf die Erde machen kann. Aus der Sonne gebündelt? Ja, ja. Cool. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das fand ich auch. Das ist so ähnlich wie bei Star Trek, dem neuen Film, wo die auch den Todesstrahl auf Vulkan richten. Da saß Hitler dann in seinem Drehstuhl und hat die Katze, weiße Katze auf seinem Schoß gestrahlt, ja, genau. So diesen Plan entwickelt hat. Ja, sieht Schäfer niedlich aus. Schoß, das stimmt, ja. Also die deutsche Schäferkatze. Die deutsche Schäfer. Außerirdische Schäferkatze. Also diese 2001-mäßige Station sollte halt da gebaut werden, die dann einfach in der Mitte so eine Lupe hat und dann kann man halt... Ja, das finde ich aber, das ist eine ziemlich gute Idee. Warum war das noch kein Film? Ja, das ist so fast Steampunk. Ja. Nur mit Raketentechnik. Ja. Und dann ging es natürlich direkt zu Roswell, was da abgestürzt ist. Das sei ja 100% Aliens gewesen, denn einer hat gesagt, dass danach hätte sie jemand gefragt, der da rumgegangen ist danach, dass Körper gefunden worden wäre, die aussahen wie seziert. Da liegen jetzt überall sezierte Körper rum. Ja. Und dann wurde gesagt, dass 50% der Amerikaner glauben, dass es fliegende Untertassen gibt. Und 47% glauben, dass die Regierung das weiß. Das ist so blöd. Ja. Ja. Was soll sowas aussagen? Ich weiß einfach es nur nicht. Mit dummen Statistiken. Das heißt, dadurch, dass es viele glauben, muss das ja stimmen. Ja. Das ist genau wie mit Gott. Ja. Aber da fällt mir ein, neulich war am Dreisatz Thementag Verschwörung. Stimmt, das haben wir auch verpasst. Sehr interessant. Ich hab's geschaut. Ja, ich weiß, aber das haben wir verpasst, zu berichten. Ein Live-Podcast von dem Verschwörungsthementag auf Dreisatz aufzunehmen, weil wir unsere Masterarbeit schreiben mussten. Nächstes Mal machen wir das Streaming. Ja. Haben gar nicht gesagt, was wir alle machen. Ja. Aber wir haben nur und war gut? Stunde. Ja, war interessant. Eigentlich kannte man schon alles, aber war trotzdem ganz gut. Naja, und also diese Serie, diese Folge ging halt jetzt immer so weiter und ich möchte eigentlich nur noch ein Zitat rauspicken, was so richtig knallig war, was ich richtig gut fand. Was einer gesagt hat, der sich mit beschäftigte eben als UFO-Jäger, hat gesagt, man sitzt im Flugzeug und plötzlich kommt der Pilot aus dem Cockpit und erzählt mir, dass er ein UFO gesehen hat. So etwas ist mir schon 5-mal passiert. Und dann hat er gesagt, er fragt immer den Piloten, warum machen Sie keinen Bericht? Und dann sagt er, das glauben die nicht. Aber die haben gesagt, alle Piloten hätten schon Millionen UFOs gesehen. Ja, natürlich. Millionen, auf ihren Millionen Flügen. Also die wissen alle, dass es UFOs gibt, aber die sagen das nicht, weil die dann im Trauer sagen die dann, gluck, gluck. Ich habe jetzt auf dem Radar, du Arsch. Kriegt man seine Pilotenlizenz entzogen. Genau. Geben Sie bitte sofort Ihre Brille zurück. Genau, haben Sie wieder getrunken. Ja, so funktioniert das. Und diese ganze Serie ist halt ungefähr immer so, dass einfach irgendwas behauptet wird und dann ganz viel W-Fragen gestellt werden. Also anscheinend war das mal jemand, der Deutschlehrer war, der jetzt diese Serie macht. Und manchmal ist das ganz lustig, aber ich weiß nicht, wie man das auf 3 Staffeln strecken konnte, weil irgendwann ist vorbei mit Ägypten und Rapa Nui und was weiß ich wo sonst noch. Ich finde, wir sollten noch schnell einen Marathon davon einschieben von dieser Serie, möglichst bald, dass wir es noch alles sehen können. Also meistens hat man schon nach 30 Minuten keine Lust mehr und die Folgen dauern total lange, die dauern über eine Stunde. Schrecklich. Aber die sind sicher haben sicherlich keine Musik, die von der GEMA lizenziert ist, deswegen sind die das auf YouTube erhältlich. Das ist so schrecklich die geworden. Die haben nur so atmosphärische Musik. Verdammte Scheiß GEMA. Ja, weil das ja auch meistens Videos sind, wo man will ja nicht unbedingt Musik schauen. Es ist einfach nur so, hier ist irgendwo in diesem blöden Video ein Lied für 2 Sekunden und deswegen ist das wieder verboten. Ja. Danke GEMA. Ja. Schlimmste Verein. Darum haben wir auch keine GEMA-Musik, sondern nur andere Musik. Ja. Ja. Deswegen singen wir den Podcast auch nicht. Selbst singen wir den nicht ein. Ja. Eigentlich ist es ein Musical-Podcast. Jetzt hätten wir Foo Fighters eben gesungen, Land of Fly. Glück gehabt. Hoffentlich habe ich nicht zu viele Noten von El Condor Pasa gepfiffen. Ja, oder von Masquerada. Aber das ist okay, weil davon gibt es so viele Coverversionen, dass man da eh nicht sagen kann, wem jetzt welche Rechte gehören. Ach, Glück gehabt. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir heute einiges geleistet. Und ich finde, unsere Zuhörer sollten verdammt dankbar sein, dass wir das machen. Verdammt. Ich glaube, wir machen das letzte Thema gar nicht mehr, ne? Oder wie? Das letzte Thema. Die chinesische Quantenmethode. Chinesische Quantenmethode. So. Können wir noch machen, wenn du noch was Lustiges zu erzählen hast. Ich glaube, Henning will nicht mehr. Ich weiß nicht. Ja, die ist eh schon lang genug, oder? Ja, ich weiß, es geht ja nicht darum, dass es lang genug ist. Es ist immer so lang, wie es sein muss. Es ist nicht so lang, dass wir es auch, jetzt müssen wir 22 Stunden vollkriegen. Deswegen, danach hören wir auf. Aber ich denke auch, dass wir das nicht machen müssen. Okay. Das ist eigentlich interessant, aber vor allem wegen dieses einen Blogs. Ich wüsste jetzt nichts. Aber das kann man vielleicht ein andermal machen dann. Wir haben es ja vor, also ich habe auf jeden Fall Sachen dazu. Und soll ich noch einen Traum machen, oder? Ja, das kann ich finde, ein Traum wäre schon ganz gut. Zum Abschluss. Und dann können wir unsere Abschlussabmoderation machen. Okay. Ja. Okay. Ja. Aber erst den Traum. Okay, dann mache ich jetzt noch einen Traum. Ich hoffe, du schneidest nichts. Nein. Nee, das wird so gechannelt. Okay. Ein Junge im Schulalter führt mich von draußen, alles grün, in einen kleinen schuppenähnlichen Raum. Darin sitzt eine junge, hellere Eule. In der Ecke sind Streichelkäfige mit Meerschweinchen und ein bis zwei Ratten. Kinder. Ein bis zwei Ratten. Streichelkäfige. Streichelkäfige, ja, aber echt. Kinder knuddeln sie, gehen dann, der Junge bleibt und ich. Ich frage ihn, ob er mir Federn von dieser Eule gibt. Er antwortet nicht. Ringsherum liegen welche, ich nehme sie aber nicht. Ich packe meine verstreuten Sachen ein in so wie Seemannssäcke, nur kleiner. In einem Zimmer, das weiß ich, liegt noch ein kleines Bund Federn. Ich will es holen im Nachbarszimmer. Der Junge war gegangen. Zuvor hatte er eine weiße, schon ältere Matratze ausgerollt, mitten im Raum. Zwei Mädchen schauten fix vorbei, hockten sich auf die Matratze und streichelten die Meris. Dann gingen sie. Die Meerschweinchen. Ich war mit der stillen Eule allein im Raum und überlegte mir, ob ich die Federn wirklich holen soll, denn ich merkte beim Zusammenpacken, dass nichts Persönliches mehr dort drin war. Ich dachte, ach, hol sie schnell und wollte die olle alte Tür öffnen. Die olle alte Tür? Da waren wie so milchige, dreckige Glasfensterchen drin. Ich schob und es ging schwer. Ich schob kräftiger und der Widerstand verstärkte sich. Ich spürte, hinter der Tür war jemand. Die Tür schob sich zu und für einen Moment sah ich in der Scheibe ein Gesicht. Also so eine Type wie bei Miss Marple. Verrückt irgendwie. Mich gruselte. Ich ging raus aus dem Raum. Draußen waren große Wiesen. Darauf spazierten in Zweier- und Dreiergrüppchen Leute. Ab und zu hob jemand etwas auf. Ich schaute näher und sah, dass die alle Federn rumtrugen und sammelten. Braune, 1,50 Meter lange Riesenfedern. Eine hatte dazwischen eine blaue. Ich sah, dass die da auf den Feldern zu finden waren. Mein Gott, dachte ich, was muss das für ein Riesenvogel sein? Der Junge war plötzlich neben mir und verabschiedete sich fröhlich mit den Worten, ich gehe zu Großvater, der kann 3 Sorten Gulasch gleichzeitig kochen. Das war eine gute Eigenschaft. Ja. Mir wurde schlecht, so schlecht, dass ich erstmal aufwachte. Ich weiß nicht wieso, aber ich schlief wieder ein. Das Dach des Hauses wurde auf meinen Wunsch hin abgedeckt. Ich wollte es wissen, was da los ist. Es war eine alte Schule mit vielen geheimen Zimmern. Im Raum hinter der Tür, die mir vorher zugehalten wurde, sah ich von oben herunter, wie die Leute mit den großen Federn darin in einer geöffneten Falltür verschwanden. Wie magnetisch angezogen. Mir war wieder schlecht. Ich schaute mir die Leute draußen nochmal genau an. Die waren alle wie aus dem Mittelalter gekleidet und die Federn verwandelten sich zu Kleidern und Schleppen. Ich erkannte Pfauenfederornamente. Ich war froh, dass mir jemand die Tür zugehalten hatte und ich nicht den Wunsch hatte, auch solche Federn zu finden. Und ich ging nachdenklich nach Hause und dachte, Glück gehabt. Denn eigentlich war ich schon nahe dran, auch mal zu schauen nach den Riesenfedern. Aber ich glaubte, es wäre der Greif und wusste, die musste liegen lassen. Dann kam über mir eine große helle Hand mit einem Plastiksprudelbecher, von Automat so einer, und kippte ihn über mir aus und die Dingerchen sprangen auf den harten Boden und eine Präsenz von Diamanten erfüllte den Raum. Eine Präsenz. Ich staunte respektvoll. Ich nahm einen hoch und sah, dass es so wie ein Tetraeder beschliffen war und legte ihn vorsichtig wieder hin. Ich traute mich irgendwie auch nicht zu gehen. So stand ich ehrfurchtsvoll zwischen diesen runtergefallenen, gelassenen Brillanten und mir war das unheimlich. Ich hatte etwas Angst, aber nichts weiter geschah. Und dann wurden wir wieder schlecht. Ja, das ist aber ein schöner Traum. Ja. Das ist der adjektivreichste Traum, den ich je gehört habe. Der olle alte Traum. Aber er wurde belohnt mit Diamanten dafür, dass er nicht sich von den Federn des Greif verführen ließ. Für die Mittelalter-Fruits. Ja. Lächerlich. Ich weiß nicht so genau, weshalb diese Federn so schlimm waren, dass er so froh war, die wurden da ja in die Unterwelt gezogen. Sonst wäre er auch als Mittelalter. Und dann wurden die Mittelalter. Ja, aber die hatten schöne Kleider aus den Federn. Das waren Faunfeder-Ornamente. Ja, ich glaube, auch diesen Traum kann man nicht weiter interpretieren. Ja. Das weiß ja auch jeder, dass das sind zwei ja Sorten keine gibt. Interpretationsträume, das sind wirklich unterhaltsame Träume. Also von dem würde ich schon ein Buch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch in Zukunft ab und zu mal ausschalten nach weiteren Träumen dieser Person. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein. Kann man mal einladen. Ja. Ja. Oder auch Live-Performance nicht. Eines Traums. Ja, aber den würde ich nicht Inception machen, weil das ist echt ganz schön bescheuert. Ja. In seinem Traum. Drei Sorten Gulasch, lächerlich. Bah! Gibt doch noch zwei. Die Paprika-Gulasch und normales Gulasch. Ja, ungarisches Gulasch. Ja, das ist Paprika-Gulasch. Ungarisch ist das gleiche Adjektiv wie Paprika. Ach so. Man kann mal einfach machen Papageien-Gulasch, Entengulasch. Jetzt kommen wir die bösen E-Mails. Wow. Nein, es gibt noch viel mehr Sorten. Ja. Und die sagen, Paprika ist kein Adjektiv. Wo wieder Leute aus. In dem Land, wo ich herkomme, da gibt es auch Fischgulasch. Bei uns. Für mich ist schlecht. In Siebenbürgen. Ja, an alle unsere Hörer in Siebenbürgen. Ja, an alle unsere Homies in Siebenbürgen und in Luxemburg. Ja. Weiß nicht, ob man es sagen kann. Ja, brav. Represent, ja. Ja. Ja, sehr schön. Wir haben noch was vergessen. Nämlich eben haben wir noch überschüssige Ursprungsnamen gehabt. Ah, soll ich die jetzt machen, ja. Die du gefunden hast. Genau, ich habe sie gefunden. Ich habe sie nicht vergessen, sondern sie waren in meiner Hosentasche. Dementsprechend warm und angenehm sind sie jetzt. Also frisch gebackene Ursprungsnamen. Einmal Simon, für Simon aus Facebook. Ah. Hre Shamori. Und dann für Stefan auch von Facebook, eventuell aus Pirna, da ging er auf jeden Fall zur Schule. Facebook weiß alles. Ja. Hunos. Nee. Hurensohn. Ach so. So, genau. Und der hat uns gelobt ob unserer Eloquenz. Damit hat er definitiv nicht mich gemeint. Mich auch nicht anscheinend. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Ja, aber ich weiß nicht, aber dafür gibt es auf jeden Fall einen Ursprungsnamen, wer uns lobt auf Facebook. Und außerdem noch für Philipp aus Gießen. Ich glaube, der war nicht mehr von Facebook. Tapu Shibu. Das ist ein cooler Name. Der letzte Ursprungsname. Ever. Welt. Nein, nicht der letzte Ursprungsname ever, denn wir wissen ja nicht, wie wir jetzt mit dem Podcast aufnehmen. Erstmal weitermachen und so. Aber man kann mir auf Twitter oder uns auf Facebook schreiben und ich twittere dann diese Ursprungsnamen einfach so raus. Ja. Auf meinem Twitter. Weil mein Twitter ist sunsunchao. Z-U-N-Z-U-N-C-H-A-O. Ja. Könnt ihr alle followen. Könnt ihr followen. Auch immer interessante ich schreibe interessante Sachen. Ich schicke viele Fotos. Von Hagel und von Kisten. Und von wir müssen Lidl. Noch die Story der Woche auflösen. Und da kommen wir nämlich jetzt hin, dass wir die Story der Woche auflösen. Alexa, also. Tim. Die Story der Woche ist wahr. Die Story ist wahr. Henning geht für immer ins Ausland. Ja, und zwar... Ja. Ja, der Vostag-Maximus-Prozess hat jetzt doch noch größere Wellen geschlagen. Ja. Und ich muss flüchten. Ja. Nach Japan. Genau, nach Japan. Muss ich relokalisiert werden. Zeugenschutzprogramm. Ja. Ich kriege neue Augen, eine andere Haarfarbe. Und Anstatt zu hellblond, dunkelblond. Heißt du denn dann Shimoda oder Tanaka? Heißt Tanaka. Nee, Taro muss man auf jeden Fall meinen. Taro Tanaka. Ja. Nein, genau. Taro. Ja, also das ist tatsächlich. Aber ich möchte noch sagen, dass das nicht der Grund ist, weshalb ich nicht mehr mit aufnehme, sondern der Grund, weshalb ich nicht mehr mit aufnehme, ist, dass ich Henriks Ohren hasse. Ja. Oh, okay. Der Grund, dass ich nicht mehr aufnehme oder dass wir nicht mehr aufnehmen, ist, dass mir das Mischpult gehört und weil ich jetzt beleidigt bin, gehe ich damit weg und komme nicht wieder. Ja, also weil es mir eben nicht mehr möglich sein wird, physikalisch anwesend zu sein, um mit euch aufzunehmen, müssen wir halt irgendeine Lösung finden, wie wir das diese paar tausend Kilometer überwinden können. Und 8 Stunden Zeitunterschied oder so. Vielleicht kannst du ja ein paar coole Berichte aus Japan machen, genau, die wir einfach mit einem dummen Jingle eigentlich. Aber in Japan gibt es ja leider keine Esoterik und auch keine neuen Religionen. Nee, also wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ja, ob es weitergeht. Aber da gibt es auf jeden Fall einen Gongschlag, wenn du aus Japan berichtest davor. Da kommt die Flöte, die japanische. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Also die Zuhörer können sich nicht darauf einstellen, dass es noch weitere Folgen gibt, aber eventuell ist es ganz plötzlich, wenn man nicht mehr dran denkt. Genau. Ja, aber wieder also Tonsatz sein hier irgendwas gewesen. Genau. Und dann kommt vielleicht wieder in einer Stunde das Jubiläum. Ich erwarte keine wöchentlichen Folgen, aber ich denke, irgendwas kommt auf jeden Fall wieder. Genau. Wir sind nicht aus der Welt. Genau. Also außer Henning. Vielleicht werde ich außer ersetzt. Henning, ja. Es gibt da genug Kandidaten, die schon an meinem Thron sägen. Ja. Also ich habe schon Gespräche geführt mit Boxheller. Ich kann mir lieber das Wasser reichen, aber Besser du bist als halt zu groß. Ach ja, ist schon schade. Aber es ist gut, der Kreis hat sich irgendwie geschlossen mit wieder Elixier mit Folge 20. Ja. Und in der Urbesetzung, deswegen konnte diesmal auch nicht die weibliche Kraft der weiblichen Kraft kommen. Nee. Ohne Kopierschuh. Und in der, der wir gestern in der Großraumdisco waren. Wie die Kinder und uns alt gefühlt haben. Ja. Ich möchte betonen, Roger und ich nicht. Ja, wir haben das nicht gemacht. Da liegt uns viel daran. Wir haben um 10 Uhr geschlafen. Ja, nicht erst um 4. Richtig. Ja. Nee, aber es ist ja auch ein Podcast von epischer Länge geworden, so wie es auch am Anfang war. Genau. Ja, wie es sich gehört. Der war oldschool. Viel zu vielen Themen, aber hoffentlich unterhaltsam. Ja, also wir sind momentan eben etwas beschäftigt mit unseren jeweiligen Abschlussarbeiten, kommen deswegen nicht zu viel, außer den Sachen. Und darum wird es nur unregelmäßig was von uns geben. Aber ja, ich denke mal, wir schauen, dass wir irgendwas noch machen können. Ich glaube, unsere Hörer verkraften das auch. Ja. Also durchschnittlich 100%. Ja. Wir geben uns Mühe, die zu halten. Also ich gebe auch manchmal nur 10%, aber dann muss halt jemand anders 190 geben. Dann kommen wir mal richtig ins Schwitzen. Dann aber im Winter, nicht im Sommer, sonst wird das echt zu heftig, sonst explodieren wir alle. Ich denke, wir können nochmal Omatasat sagen, um uns zu verabschieden. Ja. Einfach Omatasat. Omatasat. Omatasat. Und wir sehen uns teilweise in der nächsten Dimension. So viel Trauer. Sag ich euren Namen und ihr sagt ein kurzes Statement. Genau, einfach wie immer. Ja. Aber ich sag die Namen in der Reihenfolge. Okay. Und danach sag ich das mit der Story der Woche. Ja. Und danach machen wir Ursprungsnamen. Ja. Erst die Story der Woche, dann Ursprungsnamen. Okay. Ja. Und danach machen wir Elixier und zwar deins. Genau. Okay. Ja, genau. Wir müssen Elixier aufarbeiten. Und ich mache alle Überleitungen. Okay, also ich sag, dann kommt das Elixier. Okay, wenn du willst. Okay. Ist egal. Ja. Wenn du das alles an dich reißen möchtest. Nein, das sag ich nicht, weil das sonst immer so ist, dass alle so Babys zu mir kommen und sagen, kann ich ein Autogramm haben? Dann spucke ich denen ins Gesicht. Ja, und ich bin der dann eigentlich nett ist. Ja, richtig. Meine Internet-Persona ist, dass ich einen Scheiß-Stil habe. Ein Scheiß-Arsch, ja. So ein Scheiß-Arsch. Wollte Tim auch noch was fragen. Ja. Hast du dir heute schon mal richtig in den Arsch gekackt? Warum? Wo kommt das jetzt her? Ja, ein bisschen out of the blue. Nein. Das ist aus dem kommt Schaffbuch von Heinz Strunk. Mit dem geilen Andreas. Das homophobe Buch. Warum sagt er das immer? Das ist nicht homophob, das ist homophil. Ja. Das sehr. Ja, zu homophil für dein für deine Comfortzone oder was? Das war aber echt schwer. Hast du dir heute eigentlich schon mal richtig in den Arsch gekommen? Weil man gesagt hat, dass keiner weiß, was das heißen soll. Ja, ist auch so. Weil Joghurt ist bekannt dafür, eines der leichtesten Lebensmittel der Welt zu sein. Ja, das ist eigentlich auch gut. Wann wurde eigentlich dieser Mythos geboren, ja, dass Joghurt ganz leicht ist? Vor allem der griechische Joghurt. Da kann man so 2 Becher am Tag von essen und dann hat man alles, was man am Tag essen darf, an Kalorien in sich drin. Ich esse immer mit Mandeln und Honig. Honig, die Honigbienen. Ich hätte jetzt gerne ein Wasser, aber mit der Süße von Früchten. So spreche ich den ganzen Tag. Ich habe letztes Mal so eine Bio-Zeitschrift gelesen und da stand drin, dass Milchschnitte das schlimmste Produkt der Welt ist. Überraschung. Weil die ganz falsch alles bewerben. Ach nee, das ist doch schon seit den 80ern bekannt. Und die haben da einen Preis vergeben, den Milchschnitte gewonnen hat. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der grüne Tee, der grüne von Fanna, der ist auch kein grüner Tee, das ist eigentlich ein Zuckerwasser. Ja. Aber ich weiß nicht, von den Kinderprodukten ist Milchschnitte mir auch irgendwie noch am liebsten. Ja. Im Moment. Als Kind mochte ich lieber Pinguin. Aber es gab es ja auch erst, seit ich 12 war oder so. Pinguin ist gekommen. Snack im Handyformat war, oder? Ja. Das kann man heute nicht mehr sagen. Snack im nicht mehr wie Tafel Schokolade ist heute der Snack im Handyformat. Der Snack im iPhone-Format. Die 70 Gramm Tafel Schokolade. Pizza, der Snack im Schallplattformat. Oh, apropos, weil das wieder Schokomat, da gibt es wieder schöne Schoko-CDs. Und kann man die auch hören? Nein, die kann man hören. Und danach ist der CD-Player. Das ist bestimmt schön, wenn man so eine Schoko-CD in sein Laufwerk legt und dann kommt nicht irgendwie Frank Zander, wie man erwartet hätte, sondern hier kommt Kurt, Frank Zappa. Das ist, Frank Zander ist etwas, was auf Schoko-CDs drauf wäre, glaube ich. Ja. Was war nochmal die B-Side von Hier kommt Kurt? Vielleicht Da-Da-Da. Ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid. Ja, vielleicht. Wo immer ein Kind weint oder halt so Geräusche macht. Und dann so, oh, die Windel ist ja voll und so. Das ist nicht schön und lustig. Das ist einfach doof. Ja, Frank Zappa ist übrigens künstlerisch ein bisschen wertvoller als Frank Zander. Auch wenn er nicht den Hero Turtles Soundtrack gemacht hat. Am liebsten mag ich Frank Zappa. Hey, hier kommt die Hero Turtles. Ich mag am liebsten das Lied von dem TKKG-Film Drachenauge von Frank Zappa, weil das hat Frank Zander auch gemacht. Also, oh. Ich glaube, wir sind zu advanced. Ich vergesse immer, dass es TKKG-Filme gibt. Tim hält gerade seinen Zettel so, als wäre er bei der Tagesschau. Ja, ich muss schauen. Bonn. Guten Abend, meine Hörer. Wie ich den Zettel noch so halten habe, damit ich sie lesen kann. Ohne dass ich auf das Mikro im Weg habe. Ich habe jetzt 3 Schokolade gegessen. Ah. Um meine weibliche Seite zu stärken. Ja, deswegen hast du die pinke Schokolade gegessen. Ja, richtig. Und hast dann, abgelaufene Joghurette ist die beste Schokolade der Welt. Ja. Und gesund. Die ist ja nur lecker, wenn die ganz hart wird. Die schmeckt nur gut, wenn die von außen nicht braun, sondern grau ist. Milch und Erdbeeren. Wenn nur so weiß ist. Schlechten aus Schokolade. Soll man jemand sagen, dass wir uns schlecht ernähren? Schokolade macht ja glücklich. Das hätte man vielleicht mal den Weibchen schreiben sollen. Joghurette. Schokolade macht glücklich, es besteht nämlich aus Zucker und Fett. Und Frau. Ja. Der Snack im Fingerformat. Der Snack im Joghurette-Format. Joghurette. Nein, Merci ist der Snack im Joghurette-Format. Ja. Merci gibt's jetzt auch, hat jetzt auch diversifiziert, habe ich gesehen. Es gibt jetzt auch Merci-Schokolade. Oh, also als Schokolade. Echt? Wow. Und so andere Sachen. Und letztens habe ich im Auto gehört, eine CD, die ich aus einer Packung edle Tropfen hatte. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee für einen neuen Podcast. Wir machen einen Verbraucher-Podcast neu im Supermarkt. Ja, neue Produkte vorstellen. Oh, das ist gut. Ja, der langweiligste Podcast der Welt.